Dropkick Drama 121 und herzlich willkommen im neuen Jahr 2011. Hallo Thomas. Mirko, ein frohes neues Jahr. Ja, dir auch und allen Hörern auch. Wir sind sehr laut. Wir sind nicht verschollen. Auch im neuen Jahr sind wir wieder da. Wir hatten jetzt zwar 2 Wochen Pause, aber das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen, denn heute habe ich wieder sehr viel Lust auf eine Dropkick Drama Aufnahme. Ja, es gab. Ist richtig. Thomas, hast du. Was? Welches Jahr haben wir denn jetzt? Ja, das mit der 11 hinten dran, ne? Heute also 11 Stunden Dropkick Drama. Nee, das Ne, kann ganz so nicht viel sein. wird's zwar nicht. Hast du, Ich bin ein Star, holt mich hier raus gesehen, gestern Abend? Nein, ich habe heute auf Spiegel Online den Bericht darüber gelesen, aber die Sendung muss ich mir nicht angucken. Der war sehr gut gestern. Also früher wurde es ja immer in Ringside besprochen. Da es Ringside jetzt ja aber nicht mehr so wirklich gibt, müssen wir das jetzt ja theoretisch tun. Der war auf jeden Fall sehr gut. Ich habe es mir nicht live angeguckt. Ich habe ja diese RTL Now App auf meinem iPad. Übrigens eine sehr gute App. Da kann man sich das dann alles nach der Sendung angucken. Neben. Oder sind das nur die Highlights? Nee, das ist die ganze Sendung ohne Werbung in ziemlich guter Qualität. Da kann man sich, ja, ich bin ein Star, holt mich hier raus. DSDS, da kann man wirklich alles gucken. Wer wird Millionär? Ist eine schöne Sache. Wer wird Millionär ist eine gute Sendung. Die anderen beiden muss man nicht unbedingt sehen. Das heißt auch heute Abend ist ja volles Programm. Also live gucken werde ich Schlag den Raab und am nächsten Tag in meiner RTL Now App werde ich dann gucken, hier DSDS und ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wie war denn die zweite Ausgabe von DSDS? Ich gucke ja eigentlich die Castings ganz gern. Ich habe mir dann die erste Sendung angeguckt, war aber irgendwie ein bisschen enttäuscht. Also diese beiden anderen da in der Jury, die wirken ein bisschen dröge und die Gäste, die oder die Leute, die sie da vorgesungen haben, so richtige Volltrottel, wie sie sonst üblicherweise haben, das ist ja das Lustige bei den Castings, waren da ja an sich gar nicht dabei. Naja, wie man sieht, also bei der zweiten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich kann das Ja, nicht so auseinander. bei der zweiten, das war besser, bei der ersten, weil das war ein bisschen langweilig, fand ich. Ich weiß nicht, so typisch DSDS, ne? Nee, ich finde das auf jeden Fall ganz schön, dass ich jetzt die beiden Jurymitglieder, die variieren ja eigentlich jedes Jahr, dass ich die auf jeden Fall beide kenne. Das ist schon mal was wert. Also den Sänger kannte ich, diese Frau kenne ich nicht. Und Wenn die, wenn die nicht mal irgendwann gesagt hätten, diese komische Gruppe da, dieses Hot Banditos, Bandidos, das ja. habe ich schon mal gehört, aber wenn sie nicht gesagt hätten, dass sie da dabei gewesen wäre, hätte ich das nicht gewusst. Ja, also die kenne ich wahrhaftig wohl. Woher Naja, aber kennst du die? Aus DS. der Schule? Was? Aus der Schule oder woher kennst du die? Ja, warum soll ich die nur aus der Schule kennen? Hätte ja sein können. So vom Alter her könnte die an deiner Klasse sein. Okay. Die ist doch bestimmt auch nicht viel älter als 12, oder? Wenn du meinst. Nee, also DSDS, gut und schön. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, war aber finde ich nochmal um einiges besser. Ist es vor allem nicht so extremst Ich fand gestellt. nur auch da wiederum erschreckend. Ich habe, wie gesagt, heute ja den Bericht auf Spiegel gelesen. Da sind ja Leute, die kennt man ja alle gar nicht. Wenn da beim Spiegel nicht dabei gestanden hätte, der moderiert hier das Frühstücksfernsehen und der war mal irgendwie ein Schwimmer, die würde ich alle gar nicht erkennen, die Leute. Oh, ich habe gerade mal den Lautstärkepegel etwas runtergedreht. Jetzt sieht es schon besser aus. Also Nee, das es sind ja ist. mittlerweile nicht mal mehr C-Promis, das sind ja schon D-Promis. Nee, es geht. Also doch so ein paar kenne ich wahrhaftig. Das sind viele Leute, die man auch aus so C-Sendungen im Fernsehen, wenn man diese Trash-Sendung gerne guckt, dann kennt man da nun wieder mal so ein paar Leute von. Es ist richtig so. Ja, ich gucke die nun wieder wohl mal. Es ist richtig, man kennt nicht viele. Es ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt so richtig verfolgen möchte, aber es ist eigentlich gar nicht weiter schlimm. Fernsehen zu spät, hier das RTL Now, das müsste ich mir mal angucken. Das gibt es ja, glaube ich, auch ganz normal als Webseite, nicht nur als Ja, App. klar, das gibt's auch im Internet. Nee, also live angucken wäre mir das auch zu spät. 22 Uhr in der Woche vor Schule, das muss auch nicht sein, aber in der RTL Now App ist das natürlich eine praktische Sache. Da gibt es die Folgen eine Woche lang nach Ausstrahlung, also da kann ich dann. Das ist immer schön gucken. Und vor allem auch ohne Werbung. ARD-Mediathek. Ich habe ja die Inas-Nacht-Sendung, die finde ich ja ganz gut, aber die läuft ja donnerstags gegen Mitternacht erst. Das ist mir dann auch, wenn ich Freitag zur Arbeit muss, zu spät. Und die habe ich dann in der Regel am Wochenende gucke ich die öfter mal in der ARD-Mediathek. Die läuft dann auch, klar, auch natürlich ohne Werbung, weil da sowieso in der Originalsendung auch keine Werbung ist. Und ich glaube, ein oder zwei Wochen danach, so lange kann man dann gucken. Ja, nee, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich würde mir so eine App auch noch ganz gerne von ProSieben wünschen. Das wäre dann auch mit Schlag den Raab und diversen anderen Sendungen ganz praktisch. Dann könnte man auch immer TV Total aktuell gucken. Also ich meine, da wäre ich dann auch durchaus, würde ich dann durchaus ein bisschen Geld für bezahlen. Also jetzt diese RTL Now App, die habe ich jetzt auf iPod und iPad, da habe ich einmal 3,99 für bezahlt. Das ist ein bisschen Geld, aber das finde ich durchaus in Ordnung. Auf die Webseite gucken, ob du das jetzt auf einer App startest oder auf einer Webseite startest, ist ja egal, solange die Qualität im Bein gleich gut ist. Ja, ich meine, ich habe ja hier nur ein Netbook und das ist jetzt mit Internetdingen nicht ganz so schnell, davon her, da ich hier ein iPad habe und... Ich meine, du kannst es ja auf dem iPad, der hat ja auch den Safari-Browser und auch da kannst du ja das über die Webseite... Nee, kann ich nicht, denn die Webseiten, die brauchen alle Flash Player und Flash Player ist ja bekannterweise bei Apple nicht mit integriert. Ach so, das läuft über Flash. Ja, das läuft über Flash. Ja, hast du das mal bei der ARD-Mediathek geguckt? Weil ich meine, die gäbe es mit Flash und ohne Flash, das kann man irgendwo auf der Webseite aussuchen. Aha, nee, hab ich noch nicht gemacht. Kann ich mal irgendwann mal so später machen und dann... Ich teste das mal, das würde mich mal interessieren. Ja, okay. Wir sollten aber auch nochmal über Wrestling sprechen, ne? Ja, wir haben ja heute ein bisschen Zeit, also bis 8 können wir eigentlich aufnehmen. Das heißt ein bisschen Zeit. Du bringst dann die Aufnahmezeiten vollständig durcheinander. Also normale Aufnahmezeit ist Sonntag 17 Uhr. Ja, sonntags ist aber blöd, weil da dann am nächsten Tag die Schule ist und das gefällt mir nicht so. Wir haben ja eigentlich mal abgemacht, immer samstags aufzunehmen und das ja letzte, also vorletzte Woche wurde einfach gar kein Termin angefragt, haben wir einfach mal so Pause gemacht. Letzte Woche wäre es eigentlich wieder losgegangen, da ging das dann einfach termintechnisch nicht. Da hatten wir beide dann so ein paar Termine oder Dinge, denen wir nachgehen. Was hast du denn da eigentlich den ganzen Sonntag gemacht, dass du am Sonntag keine Zeit hattest? Nachmittags war ich bei Oma und Opa und ja, vormittags hätte ich gekonnt, da konntest du dann wiederum nicht und so weiter und so fort. Das war sehr interessant. Vormittags war ich in der Kirche, war sehr interessant, Herr Gottesdienst. Das hätte dir auch bestimmt zugesagt. Nee, also ich war durch meinen Konfirmationsunterricht lang genug hin und wieder mal im Gottesdienst, was heißt lang genug hin und wieder mal. So oft war ich da nun auch nicht, um zu wissen, dass das nichts für mich ist. Du, da war bei uns war am Sonntagvormittag, da gibt es so eine kirchliche Einrichtung, die sich um Drogenabhängige kümmert. Und okay. Die haben so auch Gebäude mit Entgiftung und sowas. Und die waren bei dem, da waren zwei Leute von dieser Einrichtung bei dem Gottesdienst zu Besuch. Und der eine hat eine Predigt gehalten und die andere Frau hat erzählt, so von der Arbeit. Und dann hatten die ehemalige, ich dachte schon die ganze Zeit, weil vor der Kirche, vor dem Gottesdienst, waren so ein paar, die etwas anders aussahen als die normalen Besucher, die da dann auch am Rauchen waren und ich dachte, das ist ja alles komisch hier. Und dann hatten die so ein paar ihrer ehemaligen Drogensüchtigen da als Gäste quasi mitgebracht. Und dann ging der eine Drogensüchtige auch nach vorn und hat sich quasi das Mikro geschnappt und hat dann sozusagen berichtet, wie er von den Drogen losgekommen ist. Das war so ein bisschen so, was man in amerikanischen Fernsehsendungen sieht, wenn diese anonymen Alkoholiker oder andere Drogensüchtige da in irgendwelchen Selbsthilfegruppen nach vorne gehen und dann so aus ihrem Drogenleben berichten. Naja, sowas haben wir ja im Kripe ja leider nicht. Also wenn sowas kommen würde, dann würde ich auch durchaus mal in die Kirche gehen, aber... Ja, nee. Was bei der Kirche hier, die ist ja rund um die Ecke, was immer sehr gut ist, die machen sich von der Musik her relativ viel Gedanken und machen da ein bisschen was. Die haben da vorne so eine Ecke für sozusagen die moderne Musik und da ist dann jemand mit so einem Synthesizer, Klavier und Gitarre und da ist so eine junge Frau, die sehr gut singen kann. Das ist dann alles ein bisschen moderner als das klassische Gesang. Das ist eigentlich relativ gut. Ja, bei uns ist nur das, was in diesen netten Gesangsbüchern an uralten Liedern steht und das spricht mich nun nicht so sehr an. Naja, wir wollen, bevor das wir zum... Das gibt es bei uns auch, aber wie gesagt, es gibt dann halt zusätzlich noch die modernen Geschichten dazu. Aber es ist ja ein anderes Thema, denn... Ja, das könnte mich vielleicht zu einem Kirchengesuch bringen. Kirche gehen. Ja, ich fahre ja jetzt nicht sonntags bis sonst wohin, um in die Kirche zu gehen, so schlimm ist es dann auch nicht. Ja, man weiß es nicht. Nee, so schlimm ist es nicht. So, bevor wir zum Wrestling kommen, du wolltest noch Musik ansprechen und das, ich habe ja heute Morgen, nee, jetzt machen wir das. Wir haben hier heu ich habe heute Vormittag eine neue Ausgabe Sounds wieder rausgebracht. Hast du die dann schon gelesen? Ich habe nur einmal ganz kurz geguckt, welche Alben du da besprochen hast. Das sind ja zwei, die ich beide nicht kenne. Ich glaube, das erste ist das aus diesem Jahr. Ja, das ist Triggerfinger, All This Dancing Around. Und das zweite ist von Panta Lou Prince, diesem deutschen DJ und Produzenten, Black Noise. Also das zweite kenne ich zumindest vom Namen, aber von der Musik her kenne ich beide nicht. Deshalb habe ich gesagt, dann lese ich das später und dann mache ich es wahrscheinlich auf dem iPod in der Pause von Schlacht den Rat. Bewerten kann ich das ja dann nicht, weil ich wie gesagt, die Alben nicht gehört habe. Von daher kann ich ja nicht sagen, ob die gut oder schlecht sind. Das auf jeden Fall hier, um Ausgabe das da, bei der mal. Ausgabe davor konnte ich ja sagen, so würde ich die unbedingt ungefähr einschätzen. Um das mal zu verlinken, das Ganze gibt es auf soundsmusik.wordpress.com. Wer nicht dazu fähig ist, das so zu finden, der kann auch einfach bei jedem Artikel auf dieser auf wrestlingblog.wordpress.com gibt es auch ja hier dieses veröffentlicht von Wrestling, also als Autor. Und wenn man dann auf den Autor klickt, dann müssten da auch irgendwo die ganzen Blogs von mir stehen. Und da ist auch halt dieser Sounds-Blog darunter, wo es dann diese Musikreviews gibt. Also da kann man dann mal nachlesen. Da gibt es auch schon ein paar andere Ausgaben. Und nächstwöchige Ausgabe wird dann auch zwei top aktuelle brandneue Alben aus dem neuen Jahre 2011 beinhalten. Und zwar einmal Valhalla Dancehall von British Sea Power. Ich denke, das Album hast du nicht. Und Habe ich mal irgendwie, ich glaube, auf laut.de war irgendwie diese Woche eine Kritik oder ja, so. genau, und in der Visions auch eine. Und The King is Dead von The Decemberists. Hast du das denn? Das habe ich als Download, Oh. nicht als Album. Ja, so Downloads möchte ich dieses Jahr so wenig wie möglich machen. Ja gut, die Musik ist ja dieselbe, aber das ist ja sozusagen die Überlast. Mich hätte aber interessiert, weil als ich dann in der Stadt war, habe ich die CD auch kurz in der Hand gehabt. Das war ja so eine sehr dünne Ja, das Hülle. wirkt ein bisschen billig, aber das ist schon ganz okay. Da hätte ich jetzt die Frage, weil die so dünn war, ich konnte aber nicht reingucken, weil die eingeschweißt war. Ja. Dann ist da überhaupt ein Booklet dabei und sind dann die Texte dabei? So, ich kann es jetzt gerade mal auspacken. Die CD ist leider nur in so einem Pappschlitz mit drin. Das ist schade, aber egal. Dann sind hier so kleine Bilder von der Gruppe und so. Ganz nett gemacht. Und auf der anderen Seite ist noch so ein Pappschlitz mit so einem Art Poster, wo auch die ganzen Texte gut leserlich drauf sind. Ich kann allerdings auch sagen, die gibt's alle im Internet, die Texte. Also wenn du die gerne haben möchtest, ist kein Problem. Da kannst du mir mal einen Link zuschicken. Soll ich dir noch was sagen, was ich von dem Album halte? Oder Nee, kannst du gerne machen. Ich hab's ja auch schon gehört. soll ich das aufbewahren zu dem als Kommentar? Nee, mach mal ruhig. Ich hab's ja auch schon gehört. Ich kann da ja auch schon so ein bisschen was, was nicht zu viel verrät, zu sagen. Also ich habe das Album, denke ich, zwei oder dreimal jetzt schon gehört. Das heißt, ungefähr habe ich eine Meinung. Und ich finde es nicht schlecht, aber ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil ich sehr hohe Erwartungen hatte. Also von den Erwartungen dachte ich, wenn ich so in deiner Punkteskala gehe, da habe ich eigentlich damit gerechnet, bestimmt ein 9-Punkte-Album, weil ich habe ja schon im Vorfeld da auf Amazon diese 20-Sekunden-Ausschnitte vorher gehört. Da dachte ich, ja, das wird bestimmt ein 9-Punkte-Album. Und ich würde das eher so in der Region 7 Punkte ansiedeln. Ja, ich war leicht beim ersten Hören, ich habe es auch erst einmal gehört, auch leicht enttäuscht, aber ich habe mich jetzt nochmal so ein bisschen mit diesen Texten beschäftigt und so. Und ich glaube, also beim ersten Mal dieses leicht enttäuscht war auch, dass ich mit den Texten nicht viel anfangen konnte und dass es teilweise so ein bisschen Einheitsbrei war. Also ein bisschen zu sehr das Gleiche, aber ich glaube, da lässt sich noch einiges rausmachen nach mehrmaligen Hören aus der CD. Also ich habe es jetzt auch, wie gesagt, nur einmal gehört und das British Sea Power. Das ist übrigens ein bisschen lang, das Album. Habe ich auch erst einmal gehört. Also meine letztliche finale Wertung gibt es dann halt nächstes Wochenende am 21., wenn dann auch die nächsten zwei vorbestellten CDs hier ankommen. Da gibt es dann die Wertung dazu und in der nächsten Woche geht es dann wieder so weiter und so fort. Ich habe mir allerdings, nee, sag mir noch mal ganz kurz, British CV, was ist denn das für eine Musikrichtung? Ist das Rock, Gitarren betont oder ist das elektronisch? Es erinnert mich stark, ich hatte da direkt zwei Namen im Kopf, an die mich das stark erinnerte. Einmal Shout Out Louds, Da ticken weniger dran und dann vor allem auch an das letzte Album von The Pixies. Das ist ja auch erst letzten Monat erschienen. Letzte Album von denen was? Pixies, hier, wie hieß das noch? Ich weiß es nicht mehr, wie es hieß. Ich Wieso hab's. haben die Pixies ein neues Album gemacht? Nee, Pixies nicht. Ich habe gerade den Namen falschen Namen im Kopf. Ich hab's vergessen. Hab's vergessen. Bin nämlich gerade ganz erschrocken. Wenn das ein neues Album von den Pixies gäbe, dann müsste ich ja sofort noch losrennen und Nee, nee, das. ich habe mich versehen, hab mich versehen. Name ist mir gerade entfallen, kann ich jetzt so nicht sagen. Da bin ich ja beruhigt. Ja, weiß ich auch nicht, was da im letzten Monat noch rausgekommen ist. Shoutout Lauten klingt ja zumindest schon mal gut. Ich glaube, auf laut.de hatten die irgendwie 3 von 5 oder 4 von 5 oder irgendwie sowas, ne? Ich glaube 3. Ja, ich glaube auch. Das letzte Album von The Posies. Blood Ah, Candy, Blood Candy. Daran erinnert es mich teilweise recht stark. Und an Shout Out Louds vor allem im Refrain immer wieder. da bin ich mal gespannt. Ich habe mir vorhin noch ganz kurz als Download, interessanterweise habe ich mal nicht bei Amazon gekauft, sondern bei musicload.de, da vom Preis her gleich war und weil die ja 320 Kilobit haben, was ja auch immer das ist, was ich dann zum Rippen nehme, habe ich mir noch ein Album geholt, das habe ich jetzt erst einmal gehört, aber das hat mich im Gegensatz zu den anderen beiden Alben, die ich bisher aus diesem Jahr habe, sofort vom ersten Mal absolut begeistert. Also das. Ja, nenne mir den Namen bitte. Und zwar ist das Anna Diepenbusch und das Album heißt Die Mathematik der Anna Diepenbusch. Darauf gekommen bin ich durch zwei Sachen. Einmal habe ich die bei Inas Nacht live gesehen. Das fand ich ziemlich gut. Bei Inas Nacht, da hat sie ja immer so unbekannte Künstler, die relativ ruhige, melancholische Musik machen und immer sehr gut sind, so wie Enno Bunga, sowas. Und dann gab es bei Amazon, gibt es ja immer diese Quervergleiche und da war ziemlich viel bei Philipp Poisel, dass Leute, die Philipp Poisel gekauft haben, auch das viel gekauft haben. Ich glaube, von der Frau von dem Album war heute in der Emder Zeitung auch ein Review. Ich glaube, das war der Name. Ich glaube, es waren 3,5 Sterne. Und da war dann noch irgend so ein Best-of-Album von Wir sind Helden, 4 Sterne. Und dann noch das neue Album von Two Fafnir, Hearts on Hold, auch 4 Sterne. Das Album habe ich hier jetzt übrigens auch noch liegen. Ach so, okay, wieder was gelernt. Mal sehr gespannt. Das musst du mir mal unbedingt ausleihen, weil da habe ich im Sunday Service einen Ausschnitt gehört und da hat der Mensch auch gesagt, ich habe da auch auf glaube ich, zwei Musikzeitungen, zwei CDs, die bei Musikzeitung dabei lagen, Stücke von denen gehört. Das klingt sehr interessant. Denn der Mensch vom Sunday Service hat gesagt, das ist so ein Album, wo er am Anfang dachte, na, das ist ja alles ein bisschen strange, ein bisschen seltsame Musik, aber je öfter er die hört, desto besser wird die. Ja, Und ich habe da mal kurz reingehört, also es der war klingt ziemlich nicht schlecht. begeistert und der hat ja einen ziemlich guten Geschmack. Für mich jedenfalls. Ja, klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Da sind leider keine Texte mit dabei und die habe ich im Internet auch noch nicht gefunden. Aber kann man nichts machen. Für nächste Woche vorbestellt habe ich übrigens, und das wird dann auch Inhalt der übernächsten Sounds-Ausgabe folglich sein, einmal 21, das hast du wahrscheinlich auch auf deiner Liste. 21. Ach so, Adele. Ja, klar. Ja, das hatte ich auch. Ja, dann muss ich mir die ja nicht holen, wenn du die holst. Kann ich mir Und ausleihen. von Middle Class Root, da ist auch ein Review von drin in Visions. No Name, No Collar. Middle Class Road oder? Root. Root. RUT. Rut. Ach so, RUT. Rut heißt das. Ja, schon Was wieder auch was immer gelernt. Rut ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist irgendwie ein Tier, oder? Also, Keine Ahnung. nee, das ist ja Red. Aber es heißt auf jeden Fall nicht Root. Root würde sich ROOT schreiben. RUT musste Rut aussprechen. Okay, wieder was Aber gelernt. habe ich nicht gelesen in der Visions. Ist unter diesen besten Alben da, wo auch so ein längeres Review auf dieser Doppelseite mit drauf ist. Ich wollte ja ein bisschen weniger kaufen dieses Jahr, deshalb weiß ich noch nicht nächste Woche, ob ich was kaufe. Ich höre im Moment auch ganz gern Klassik, deshalb hatte ich mir auch das Album von dem Eric Whittaker geholt. Das sagt mir wiederum gar nichts. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Das ist so ein Komponist und gleichzeitig Chorleiter, der ist relativ bekannt geworden dadurch, dass er so einen virtuellen Chor auf YouTube gemacht hat, wodurch der quasi 2 Millionen Klicks auf diesen YouTube-Chor bekommen hat. Und der gilt in Amerika so ein bisschen fast wie so eine Art Rockstar in der Klassikszene. So ähnlich wie in Deutschland dieser David Garrett, der Geiger. Ja, ich Aber glaube, halt das mit ist für Chormusik. mich wiederum nicht so viel. Chor-Album, das erste, was dann jetzt halt, wo er selber die Aufnahmen gesteuert hat, das ist jetzt Freitag rausgekommen, das habe ich mir geholt. Das hat mich aber ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das habe ich jetzt gleich wieder bei Amazon zum Verkauf reingestellt. Da Ja, hätte ich werde ich das. mal das Violinenkonzert kaufen sollen. Vielleicht hole ich mir das dann nächste Woche, wenn du dir schon das Adele-Album kaufst, sonst hätte ich mir das So Adele-Album, läuft glaube das ich, hier. gekauft. Nee, das Decemberist-Album werde ich auch schnell wieder verkaufen, da die Texte da ja im Internet sind. Und das was war das nochmal? Fawning. Okay, Two Fawning-Album ebenso. Und dann habe ich hier noch einen Wie sich das ganzen. vorne ausspricht, weil das wird ja beides, ich glaube C und U werden ja beide groß geschrieben. Das könnte auch sein, dass sie sich TU. Also die Buchstaben davon sind alle groß geschrieben, um das mal so zu sagen. Achso, ich habe in irgendeiner Zeitung gesehen, da war nur das TU groß und das Ich S. dachte das auch schon bei deiner E-Mail, dachte ich auch schon, was soll das denn? Jetzt ist hier irgendwie hier, hat er die Finger nicht wieder von der Feststelltaste loslassen können, aber die Buchstaben sind auf der Hülle alle groß. Das hatte ich in einer Zeitung so irgendwo gelesen, in irgendeiner Zeitung. So. Na denn. Ja, so ist das. Nee, also mein Motto dieses Jahr ist nicht weniger hören, sondern effizienter hören, um halt viel mehr vom Musik her zu haben. Also ich glaube, ich werde dieses Album von der Anna Dethenbusch sehr viel hören. Deshalb, man kann sich auch mal an einem Album ein bisschen länger erfreuen, wenn es entsprechend gut ist. Das muss man ja nicht nur 4, 5 Mal hören, man kann das ja auch mal 10, 20 Mal hören. Nö, ich meine, ich höre jeden Wochentag, Montag bis Freitag im Bus ein Album, also da habe ich eindeutig genug und hier zu Hause dann ja auch noch. Ja, das schaffe ich nicht, weil ich ja erstens nicht so eine Busfahrt habe pro Tag. Ich bin ja relativ schnell bei der Arbeit und dann höre ich ja bei diesen kurzen Strecken, die ich habe, höre ich dann halt auch ganz gern mal einen von den Podcasts. Ich habe ja einige Podcasts abonniert. In der Woche höre ich dann halt häufig auch mal Podcasts und nicht ganz so viel Musik. Ja, dann mache ich dafür halt nicht. Ich höre dann wirklich nur Musik. So, lass uns erstmal mit Raw anfangen und alles andere, was uns dann noch einfällt, machen wir danach. Abwasch hier soweit fertig. Das ist doch schön. So, Raw vom 10. Januar 2011, also die zweite Raw aus dem neuen Jahr. Wir beginnen jetzt aber natürlich mit dieser Woche. Das, was davor war, das ist schon wieder leicht vergessen. Aus der Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee. Aus der Musikstadt. Und es wurde auch da wieder dieses Hard Rock Café gezeigt. Zwischendurch. Genau, und die Musik spielte später auch noch eine Rolle. Ja, untergeordnet. Nicht dramatisch wichtig, aber untergeordnet. Genau, in einem Promo. Ja. Und einem Segment. Ja, da kommen wir dann zu. War dann so. Ja, die Raw habe ich, genau wie SmackDown, mit Frau Mama geguckt. Das. Ja, das hat mich auch gewundert. Ist sie jetzt zum Wrestling-Fan geworden? Ja, das habe ich bei der SmackDown davor. Von letzter Woche haben wir das mal gemacht, so einfach aus Quatsch, weil ich die noch gucken musste und so. Und es ist ganz schön, Wrestling mit jemandem zu gucken, mit dem man sich so ein bisschen darüber unterhalten kann. Und ja, und da die Hast Zeit du denn jetzt. seit der Live-Tour Ahnung davon oder musst du ja alles erklären? Nee, nicht alles. Ist relativ. Die Smackdown in der Sendung da in der Woche davor, da habt ihr natürlich auch Glück gehabt, nachdem ich habe die leider nicht aufnehmen können. Aber nach dem, was ich so in dem Podcast gehört habe, muss das eine hervorragende Ausgabe gewesen sein. Ja, die war nicht schlecht. Habe ich auch gehört. Ja, und das da diese Woche halt auch entsprechend Zeit war dazu und das Ganze praktisch so von den Terminen war, haben wir diesmal auch Raw und SmackDown wieder zusammengeguckt. Ja, das ist doch schön. So, dann wollen wir doch mal anfangen. Also, interessanter Start von Raw. Es ging direkt mit Santino Marellas Theme Music los, denn es sollte ein Tag Team Championship Match geben. Santino und Kozlov gegen, man weiß es nicht, kam auf jeden Fall zusammen mit Tamina raus, denn soweit kommt es nicht mehr. Denn die werden dann von Nexus attackiert. Und zwar Nexus mit CM Punk. Es gibt jetzt übrigens auch wieder so ein neues Nexus-T-Shirt. Das ist so ein Mix aus dem CM Punk-T-Shirt, wo so diese Faust hochgehalten wird. Diese neue Nexus-Geste. Aber auch so ein bisschen. Die Straight-Edge-Faust mit so einem Blitz, was so ein bisschen was Superheldenartiges Ja, genau. Und dann so gelb gehalten. Hinten ist noch so eine kleine CM Punk-Puppe drauf mit dem Namen drunter. Und ich glaube, an der Schulter ist auch noch so ein Nexus-Zeichen. Nexus-Zeichen, was sie alle als Armband haben, ist jetzt fest an dem T-Shirt und einige haben aber zusätzlich noch das Armband, sodass die zwei Ends untereinander haben, was ein bisschen seltsam aussieht. Naja. So, ne, CM Punk sagt auf jeden Fall, dass heute, wo ja jetzt so diese neue Nexus-Gruppierung da ist mit ihm als neuen Anführer, also neue Gruppierung, nicht wirklich, aber ihn als neuen Anführer, muss jedes Nexus-Mitglied ein Opfer bringen und sich erstmal beweisen. Das Ja, ist vor allen und. Dingen bei diesen, das ist vor allen Dingen in den USA, vor allen Dingen bei diesen komischen Studentenverbindungen üblich. Wenn man in so eine Studentenverbindung reingelassen wird, muss man da ganz furchtbare und fiese Mutproben quasi über sich ergehen lassen. Ja, und Nexus ist ja dafür bekannt, wie die Hinterrücksleute verprügeln für ihre Beatdowns. Und das ist dann auch erstmal das erste Opfer, die erste Prüfung. Und die richtet sich auf Michael McGillicuddy, also Nexus-Mitglied selber auch. Und der wird dann von den anderen Nexus-Mitgliedern, ausgenommen CM Punk, fertig gemacht. Und zwar durch die jeweiligen Finisher. Also hier kommt Heath Slater mit diesem komischen Move und so weiter und so fort. 360-Grad Splash. Und am Ende, glaube ich, auch noch GTS. Ich weiß nicht genau. Quasi hin und die anderen legen den McGillicuddy ihm quasi auf die Schultern und dann macht er den GTS. Ja, und am Ende wird er dann auf den Schultern der anderen Nexus-Mitglieder rausgetragen. Genau, das war so Sah ein bisschen so sehr. eine sektenähnliche Prozession quasi. Ja, sah sehr interessant aus. Schönes Bild. Ja, haben sie ganz gut gemacht. Ja, war ein schönes Anfangssegment, fand ich gut. Ich meine, CM Punk kann ja sowieso gut sprechen und alles, was danach kam, war auch schön. Ja, das war sowieso, das Raw war die große CM Punk-Show. Der hatte sehr, sehr viel Zeit. Ja, da gab es aber ja auch einen roten Faden durch die Sendung mit dieser Geschichte um Nexus. Das war vor allem sehr gut. Fand ich auch durchweg gelungen. Ja, so, dann kommt das erste Match. Alberto Rio kann R-Truth via Ring-Out-Count besiegen. Und da kommt Ricardo Rodriguez, beziehungsweise er ist schon da, und der mischt sich dann ein, nimmt sich ein Mikro und lenkt R-Truth durch so ein paar WhatsApp-Rufe ab. So, Die dass. zweite Woche hintereinander, dass Alberto Del Rio auch bei Raw auftritt, mit allem drum und dran, seinem eigenen Ringsprecher, mit Wagen reingefahren und so weiter, und einen Sieg davon fährt. Also es gibt ja auch einige Gerüchte, dass Alberto Del Rio vielleicht den Royal Rumble gewinnen wird. Ja, Das fände spricht ich er ja auch ihn. bei seinen, interessanterweise bei seinen Promos bei Raw, immer nur bei Raw an, dass er der Sieger des Royal Rumble sein wird. Ja, also dass man ihn jetzt so bei Raw bringt, das ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen dafür, dass man von dem viel hält und vielleicht wird er da dann auch hingedraftet noch nach WrestleMania. Oder sie machen das so, dass er tatsächlich den Royal Rumble gewinnt und er kann sich ja dann aussuchen, welchen Champion er herausfordert. Vielleicht fordert er ja den. Ah nee, das passt nicht, weil so ein nächstes Champion. Nee, das geht nicht. Könnte er machen, aber trotzdem wäre dann er dann ja weiterhin bei SmackDown, auch wenn er bei Raw-Titel halten würde. SmackDown ist er weiterhin. Ja, das kommt drauf an. Da ist ja Naja, Titelgewinn von Del Rio beim Royal Rumble. da die WWE nicht so richtig durchgängig sauber. Das kann durchaus sein, dass man dann auch tatsächlich zu Raw wechselt. Na, glaube ich Ist nicht. ja auch Also nicht, man. Edge ist ja auch nicht zu SmackDown wirklich gedraftet worden. Und Nee, da gab's aber eine Storyline. Da gab's, dass der General Manager ihn dahin geschickt hat. Also das war schon Grund. Ich Wade meine, ein Barrett General Manager kann das ja einfach. machen. Und Wade Barrett ist ja jetzt auch einfach mal bei SmackDown, ohne dass da irgendwie ein Draft oder was war. Ja, der hatte da ein Match, aber der ist ja jetzt ja nicht fest in dem Brand. Der ist ja weiterhin in dem Brand. Der ist ja weiterhin Raw Superstar und bei Del Rio wird bei Raw auch immer mit diesem SmackDown-Ding der Name eingeblendet. Ich habe das so Naja, verstanden, weil. aber ich hab SmackDown jetzt nicht gesehen, aber ich hatte das so verstanden, dass Wade Barrett jetzt quasi eine neue Nexus-Gruppierung mit Heath Slater Ja, und da kommen wir gleich noch zu, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Ich finde auf jeden Fall, wenn Del Rio den Royal Rumble gewinnen würde, fände ich das ein bisschen früh, aber das nur dazu. So, da können wir beim Royal Rumble-Tipp dann ja noch näher zu eingehen. Del Rio nimmt sich danach noch ein Mikro und meint, dass es sein Schicksal wäre, den Royal Rumble zu gewinnen. Und ja, die sind ja in Nashville diesmal. Raw und die Stadt ist ja für Musik bekannt. Und der Rio meint, dass für, vor man. allen Dingen für Country-Musik. Ja, und der Rio meint, dass man hier nicht viel Ahnung von Musik hätte. Man würde ja nur. Beziehungsweise die Zuschauer würden nur hier Justin Bieber, American Idol, Hip-Hop und die langweilige Country-Musik kennen. Und deshalb sagt er hier: Ricardo Rodriguez, nimm dir mal ein Mikro und dann singst du mal so ein mexikanisches Volkslied. Sehr unterhaltsam. Das war super. Nicht der beste Sänger. Aber war sehr gut. War das furchtbar, aber es sollte ja furchtbar sein. Ja, genau. Das war quasi genauso wie früher bei Jillian Hall, Ja, genau. ne? Dieser Ringsprecher, den finde ich klasse. Ja, den finde ich auch super. Der macht die Rolle, der spielt das sehr gut. Überhaupt finde ich das sehr interessant, dass das wirklich Alberto Rio geschafft hat, innerhalb so kurzer Zeit so hochzusteigen. Diese Neuzugänge, das halte ich oftmals für eine schwierige Sache, aber bei Alberto Rio ist das alles fantastisch gegangen. Ja, das hat man nicht erwartet, weil er war ja, als er von Mexiko Ja, also diese ganzen Werbespots, die da mal für gedreht wurden, die ich auch recht schrecklich fand. Also da hatte ich das wirklich nicht erwartet, aber jetzt ist ja super. es gab ja vor allen Dingen auch die Berichte, als er da bei Florida Championship Wrestling war, dass er im Ring nicht so besonders gut da gewesen sein soll. Und ich finde aber, dass er sich auch im Ring eigentlich ganz gut verkauft. Ist ein gutes Gesamtpaket, ja, eindeutig. Ja, finde ich auch. So, dann geht's weiter. Und zwar, er hält Michael Cole zurück aus der Werbung, als noch nichts weiter. Da ist eine E-Mail vom General Manager und der General Manager meint, dass er mit der Arbeit von Michael Cole sehr zufrieden wäre, ihn unterstützen würde und so weiter und so fort. Und ja, redet dann noch so eine kleine Lobesrede da auf den Michael Cole. Was Jerry Lawler nicht so dolle findet, sich da einmischt, den Computer zuklappt. Trotzdem kommt da dann eine weitere E-Mail und diese E-Mail beinhaltet ein Match, was heute Abend stattfinden wird. Und die Matchansetzung lautet: Jerry the King Lawler und Randy Orton treffen auf The Miz und Alex Riley. Das ist dann der Main Event später. Jerry the King Lawler wieder mit einem Match. Der hat zurzeit ziemlich viele Matches bei Raw. Vielleicht kriegt er ja tatsächlich noch die Chance, sein erstes WrestleMania-Match in seiner Karriere dieses Jahr zu bekommen. Würde mich nicht stören. Ist auf jeden Fall schön, den auch mal außerhalb von dem Kommentatorentisch zu sehen und diese kleine Fehde zwischen ja, Michael Cole, Jerry Lawler und dann halt noch diese anderen Charaktere, die da mitspielen, The Miz als beziehungsweise Michael Cole als großer Miz-Fan und so weiter, finde ich alles sehr schön. Ja, finde ich, gefällt mir auch gut. Ja, ist nett. Jerry the King Lawler macht das auch noch ziemlich gut im Ring. Also ist natürlich kein großer Athlet, aber die Art und Weise, wie er so zum Beispiel seine Faustschläge und so verkauft, ist ziemlich gut. Da merkt man schon, dass er das gelernt hat. Ist richtig, ist kein Totalausfall, wie man das bei anderen Legenden des Öfteren mal gesehen hat. Zum Glück. Also gibt's nichts zu blamieren, außer diesen sehr netten Ringanzug von ihm immer, aber naja, das ist halt so ein bisschen oldschool. Ja, das gehört dazu. So, im Locker-Room sieht man wieder Nexus mit CM Punk und das nächste Opfer muss Husky Harris bringen. Der muss sich jetzt beweisen. Und zwar bekommen Justin Gabriel und Heath Slater, noch ein dritter? Nein. Nein. Bekommen so Ledergürtel und müssen den Husky Harris damit auf den entblößten Rücken ordentlich schlagen. Und das da merkt man auch, dass das durchaus nicht gestellt war, denn der Rücken von Husky Harris, der war am Ende ordentlich rot und CM Punk schlägt da dann auch nochmal einige Male drauf. Ja, das sind so typische Initiationsriten. Das passte ganz gut zu dem, wie das so wie gesagt, bei diesen Universitäten da üblich Ja, ist. David Otunga hatte Aber übrigens auch noch einen auch Lederring. mehrfach die Aussage von Jerry the King Lawler, das hatte dann auch damit zu tun. Liebe Leute zu Hause, wenn ihr gefragt werdet, irgendwo beizutreten und da gibt es solche Initiationsriten, dann tretet da mal lieber nicht bei, denn das ist alles Blödsinn. Ja, Ja, David Otunga hatte auch noch so einen Ledergürtel und hat auf den Husky Harris eingeschlagen. Ja, das war, fand ich sehr nett, dass man mal wieder etwas Ticken Brutaleres macht. Blut darf man ja nicht mehr zeigen. Schön. Ich habe mich gefreut. Ja, das ist jetzt eine etwas eigentümliche Formulierung, aber gut. Ja, so ist es. Wir wundern So. uns nicht, wenn die Leute ausgepeitscht werden. Ja. In diesem Sinne schon. Tag Team Match. Die tolle Gruppierung von Daniel Bryan und Mark Henry besiegen Ted DiBiase und Tyson Kidd. Tyson Kidd ist ja jetzt auch ein Heel. Das war mir während des Matches auch nicht immer so ganz bewusst. Vor allem als dann auch diese Sequenzen draußen waren, da dachte ich dann hin und wieder mal, was macht hier jetzt der Face gegen den Face? Aber er ist ja jetzt Weil ich Heel. überlege gerade, der Bodyguard war, glaube ich, gar nicht dabei, oder war der dabei? Nö, den habe ich jetzt nicht so gesehen. Ich habe nur Maurice und die Bella Twins gesehen. Ob der schon wieder weg ist, weil der ist ja, hat ja beim letzten, in der Woche davor, hat er ja den Body Slam von Mark Henry kassiert, ob das quasi so schon wieder sein Abschied war? Letzte Woche Raw habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen, da kann ich nichts zu sagen. Achso. Naja, auf jeden Fall besiegen Daniel Bryan und Mark Henry Tyson Kidd und Ted DiBiase via World Strongest Slam von Mark Henry an Tyson Kidd. Und ja, dann gibt es dort übliche, die Bella Twins kommen in den Ring und umarmen Daniel Bryan. Ja, dann sehen wir The Big Show auf dem Weg zum Ring in diesem sehr stylischen Anzug. Halbanzug, mehr oder weniger. Deine komische Lederjacke angehabt? Ja, diese komische Lederjacke und dann diese Hose, die noch knapp zu den Knien ging, diese sehr hautenge Hose, es war schon sehr seltsam. Ja, Sah also nicht so kein doll Anzug aus. in dem Sinne. Nee, kein richtiger Anzug. Ich habe hier Halbanzug gesagt. Auf jeden Fall, The Big Show geht dann in den Ring, sagt, ach, ist ja schön, hier wieder bei Raw zu sein, heute mal so kurz. Und dann kommt Nexus raus, die verbleibenden Teile von Nexus, die jetzt noch kein Opfer gebracht haben und sich noch nicht bewiesen haben vor CM Punk. Und als nächstes beweisen muss ich David Otunga. Der wird jetzt nämlich von Punk in den Ring geschickt und soll sich mal gegen Big Show erweisen. Beziehungsweise ob er sich gegen Big Show erweisen soll, ist eine andere Frage. Bekommt auf jeden Fall ordentlich was ausgeteilt von Big Show. Chokeslam, Knockout Punch noch hinterher und so weiter und so fort. An der Entrance Ramp stehen dann ja halt CM Punk, Justin Gabriel und Heath Slater und Fäuste in den Himmel. Ja, ich weiß nicht, ob das Segment fand ich ein bisschen zweifelhaft, weil man dann natürlich sofort gesagt hat, naja, so ein Nexus-Mitglied hat gegen jemanden wie Big Show schon mal überhaupt keine Chance. Nee, alleine nicht. Nexus ist halt auch so stark, weil es ein Team ist. Das finde ich schon ganz okay. Ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat. Also Otunga wirkte jetzt natürlich dann sehr, sehr schwach. Ja, Otunga hat sich aber auch, das hat man ganz gut gemacht, er hat sich nicht gewehrt, also. Ja, was aber eher noch dann noch schlimmer ist, dass Nee, er durfte also sich halt nicht wehren, er durfte sich nicht wehren. Es gäbe, hatte Momente, da hätte er sich wehren können, aber hat gemerkt, dass er das nicht sollte und halt auch nicht gemacht hat dann. Achso, Fand ich das soweit habe ich gut. nicht verstanden. Naja. Haben Sie das nicht deutlich genug gemacht? Nee, also gesagt wurde es nicht, aber ich habe es ja so interpretiert, ne? Ich meine, wenn er sich gewehrt hätte und den Big Show da jetzt irgendwie fertig gemacht hätte, dann hätte der ja keine Schmerzen empfunden, wie das bei den anderen beiden Prüfungen da gewesen wäre. Und ich glaube, darauf zielt CM Punk letztlich mit diesen. Also von den Prüfungen, die da am Abend gelaufen sind, muss ich sagen, hat mir die am wenigsten gefallen. Ja, ich fand am besten die mit dem Ledergürtel. Du auch? Nee, ich fand eigentlich die erste am besten, wo der Michele Cati zusammengeschlagen worden ist. Ja, schlecht war das auch nicht. Ja, gut, an der ersten war vor allem halt dieses Endbild auf der Rampe ganz gut. Vor allem auch, wie man dann diese Sicht von oben gesehen hat mit den ganzen Kameras, die denen dann gefolgt sind. So, nächstes Match. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Match, auf das ich mich gefreut hatte von den Ankündigungen her. Ich dachte, da kommt jetzt wieder ein ganz schönes Match. Allerdings hatte ich mich da, ja, war ich da dann letztlich leicht enttäuscht. Das war jetzt nicht so dolle. John Morrison besiegt Sheamus, überraschend, nach diesem Running Knee Strike. Nachdem Sheamus da irgendwie von der Ecke gehauen wird und dann dieser Running Knee Strike und vorbei ist. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nur die Hälfte sagen wollte. John Morrison besiegt Sheamus via Running Knee Strike. Ja, und warum warst du enttäuscht? Weil ich dachte, das wird so ein dolles Match von der Ankündigung her. Da das vom Pay-Per-View und so ja auch alles sehr gut war, aber nee, fand ich jetzt nicht so toll. Würde ich dir recht geben. Vor allen Dingen am Anfang war das ein bisschen langweilig. Ja, fast das ganze Match über. Vor allem auch das Ende, das kam dann irgendwie so, ja, ich hab's fast nicht mitbekommen. Ich dachte, wir haben da nebenbei noch Tee getrunken. Ja, willst du halt eben Tee trinken und auf einmal Ringglocke hier, dieser komische Running Knee Strike. Sheamus fällt von der Ecke. Das Ende fand ich dann eher interessant, weil ich nicht unbedingt damit gerechnet habe, dass Morrison schon wieder gewinnt. Und es gibt ja auch da Gerüchte, dass wenn sozusagen nicht Alberto Del Rio Royal Rumble gewinnt, dass vielleicht sogar Morrison der Sieger des Rumble wird. Das fände ich nicht weiter, gut. Weiter pusht und doch versucht, aus ihm Main Eventer zu machen. Das fände ich nicht gut. Ich finde, der ist noch nicht so ganz oben angekommen, noch nicht so ganz überzeugend. Sheamus würde mir da schon eher gefallen. Ich finde, dass er das jetzt verdient hätte. Also Sheamus fände ich ganz schön, jetzt so als... John Morrison fände ich so okay. Ich glaube, Sheamus... Sheamus gleichzeitig so, als King... ...so ein Main-Eventer. Ich glaube, Sheamus wird sowieso ein Main-Eventer. Ich glaube... Ja, der ist halt schon mehr oder weniger. Bei Sheamus muss man sich keine Sorgen machen. Nee. Ich glaube aber, was bei John Morrison, weil der ja jetzt auch schon doch eine ganze Weile dabei ist, wenn da jetzt nicht bald was passiert, dann wird er das gar nicht schaffen. Also ich glaube, bei John Morrison ist es wichtiger, dass sie das zügig machen. Ja. Sheamus wäre ganz nett, so als King of the Ring und Royal Rumble Gewinner gleichzeitig, das wäre ganz schön. So, weiter geht's wieder mit CM Punk und dann bleiben ja jetzt noch Heath Slater und Justin Gabriel zurück, die sich da beweisen müssen vor dem Punk. Und die bekommen vom Punk beide einen Kendo-Stick überreicht und sollen sich da jetzt mal so ein bisschen prügeln. Setzen auch alle an, aber letztlich werden die Kendo-Sticks zurückgegeben und die beiden verlassen den Locker-Room. Ja, damit sind sie wohl raus aus dieser Nexus-Gruppierung. Ja, die meiner Meinung nach neben Wade Barrett zwei wichtigsten Teile von Nexus, vor allem weil es auch die Originale sind. Ja, die sind ja dann jetzt bei Wade Barrett in der anderen Nexus. Ja, da kommen wir noch zu, da kommen wir bei SmackDown zu. So, dann Jerry Lawler im Ring kündigt den ersten Hall of Fame Inductee 2011 in Atlanta, Georgia am 2. April an. Und das ist The Heartbreak Kid Shawn Michaels. Wie findest du das? Super, hat er verdient. Ja, sehe ich genauso. Offensichtlich ist es tatsächlich so, dass Shawn Michaels der WWE das so deutlich gemacht hat, dass er nicht mehr kämpfen muss, dass sie gesagt haben, okay, dann können wir ihn auch gleich in die Hall of Fame reinbringen. Auch wenn das noch nicht hundertprozentig dann feststeht, nur weil er in der Hall of Fame ist, also ja nicht, dass er doch nicht nochmal irgendwie ein Match bringt. Nee, also ich glaube, ein Match macht er wirklich nicht mehr. Aber die Wahrscheinlichkeit wird halt geringer. Ich glaube, ein Match macht er wirklich nicht mehr. Shawn Michaels ist kein Ric Flair oder irgendwie Hulk Hogan oder so. Ich denke, da wird nichts mehr kommen. Das ist einerseits natürlich schade, andererseits aber natürlich jetzt für dieses Match gegen Undertaker sehr überzeugend. Ja. Es gibt ja Gerüchte auch, dass man potenziell bei WrestleMania auch Triple H gegen Undertaker macht und dass dann Shawn Michaels, der so ein Special Guest Referee ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass er so ein Special Guest Referee, dass er das nochmal macht. Ja, das habe ich auch gelesen, das wäre vielleicht ganz schön. Das wäre ja auch kein aktives In-Ring und das würde dann ja auch nicht gegen diese Match-Klausel, gegen den Undertaker, Streak, gegen Career und so weiter, das würde da ja nicht gegen widersprechen. So, und Shawn Michaels ist dann überraschend auch noch anwesend, kommt dann rein unter großem Jubel. Ja, da habe ich nicht mit gerechnet, das fand ich gut. Ja, ich auch. Also ich hatte das Shawn Michaels da erst, das hatte ich schon vor der Raw-Sendung gelesen, aber das war sehr schön. Aber das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, das wusste ich schon. Naja, und er will dann gerade so ein bisschen was sagen und dann kommt schon wieder Alberto Del Rio raus. Schon wieder. Also mit dem Mann hat man wirklich vieles geplant. Und ja, unterbricht Shawn Michaels wieder und sagt, ja, Shawn Michaels ist zwar Icon, Showstopper, eine Legende, aber seine Zeit ist vorbei. Jetzt ist die Zeit von Alberto Del Rio. Alberto Del Rio ist die Gegenwart und die Zukunft der WWE. Und ja, letztlich läuft es darauf hinaus, dass wir eine sehr schöne, fantastisch getimte und fantastisch ausgeführte Sweet Chill Music von Shawn Michaels gegen Alberto Del Rio sehen. Sehr Und schön. Alberto Del Rio ist auch super dazu gefallen, also diesen Ja, Tanz meine ich ja, wirklich super getimt. Es war fantastisch. Es sah. hervorragend. Und dann hat er auch noch das Glück gehabt, dass sein Schal direkt so gefallen ist, dass er ihm so direkt aufs Gesicht gefallen ist. Ja, er hat schon Michaels dann ja auch nochmal genommen, den Da Schal. musst du natürlich Glück haben, ne? Nee, es war wirklich 1A getimt. Jetzt die Frage, ist dadurch, dass der Alberto Del Rio so einfach dann quasi von, sag ich mal, einem zurückgetretenen Wrestler niedergesteckt wurde, ist er dadurch geschädigt worden oder nicht? Null. Denn Shawn Michaels ist eine große, große, große, große, große Legende und da würde ich mal sagen, keine Schädigung vorhanden. Okay. Null. Gar nicht. Siehst du das auch so? Ja, ich war am Anfang nicht ganz sicher, aber ich würde dem auch zustimmen. Ja. So, dann sehen wir Miss und Alex Riley backstage und ja, letztlich läuft es darauf hinaus, dass Miss, ja, Alex Riley will wieder dieses The Miz is Awesome und so ins Mikrofon schreien, aber Miz meint dann, nee, nee, nee, hier, erstmal müssen wir heute Abend gewinnen, bevor hier wieder großes Tralala gemacht wird. War ziemlich genervt, weil alle über Randy Orton sprechen und ihm keine Chance geben, beim Royal Rumble zu gewinnen, und deshalb war er nicht so guter Stimmung. Nee. So ist das. So, dann soll es darum gehen, ob John Cena denn heute hier ist. Und der soll dann. Ja, ich dachte eigentlich, der kommt raus, aber letztlich war es dann ja nicht so. Gar nicht so. Also, dass er auch so gar nicht hier so richtig in Persona da ist. Auf jeden Fall sehen wir jetzt erstmal, beziehungsweise wir hören erstmal den CM Punk sprechen und niemand weiß so genau, wo er ist. Bis wir dann oben über dem Bildschirm da, auf diesem riesengroßen Bildschirm an der Entrance Stage, da ist CM Punk oben stehen sehen. Da dachte ich schon, cool, sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. Machte schon Aber Eindruck. das war mir zu lang. Machte schon Eindruck. Ja, also es sah am Anfang gut aus, ging mir aber dann insgesamt zu lang, dieses Segment. Nee, fand ich nicht. Also Punk will jetzt auch nochmal ein Opfer bringen, sagt er. Und meinte, ja, soll er sich hier von dem Titantron stürzen. Und ja, Zuschauer sind sehr dafür. Ja, da dachte ich auch, okay, wollen die Leute halt, dass sich da jemand runterstürzt. Ja, so sind sie halt, die Wrestling-Fans, ne? Alles herzensgute, liebenswerte Menschen. Klar, Und nicht, spring doch mal von so wollen ja einer nicht, dass hier anderen was 20, passiert. spring dich doch mal, spring doch mal von so einer 15 Meter hohen hier Dingens auf so eine Stahl-Entrance Stage. Macht ja nix. Und wir gucken alle zu und freuen uns. Naja, auf jeden Fall Punk meint, oh Gott, wie bekloppt, wie leichtgläubig seid ihr eigentlich alle? Ja, er zieht dann das T-Shirt dann ein bisschen hoch, also er ist vollkommen abgesichert. Im Hintergrund sind zwei Leute, die ihn da am Seil festhalten und auf ihn aufpassen. Er Genau, meint, er wäre da oben sicherer als unten im Ring. er hat im Prinzip so ein komisches Geschirr um. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Weiß ich nicht. Irgend so ein Man, Sicherungszeug halt. ja. Wie man das halt so kennt, wenn sich Leute zum Beispiel irgendwo von irgendwelchen Bergen abseilen oder so. Ja, genau. So, dann kommen die verbleibenden Nexus-Mitglieder von CM Punk, von CM Punks Gruppierung raus. Die sind alle angeschlagen. Michael McGillicuddy, Husky Harris und David Otunga. Die gehen zum Ring. CM Punk seilt sich da dann langsam ab. Beziehungsweise man sieht es nicht. Da kam dann irgendein Spot zwischen oder irgendwie was. Genau, der, nee, der, ja, der ist hinten irgendwie runter dann. Ja. Also der ist nicht vorne, hat sich nicht vorne abgeseilt, sondern der ist dann hinten zurückgegangen, da hat man ihn nicht gesehen und Ich dann ist hab's. er da sicherlich irgendeine Treppe Ich runtergegangen. habe nur gerade Abseilen gelesen, aber man konnte es nicht sehen. Es war irgendein Spot oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau was. Naja, und folgt den Dreien dann in den Ring. Und währenddessen kommt dann auch John Cena auf dem Titantron-Bildschirm. Und zwar via Satellit zugeschaltet, also ist gar nicht in Persona da. Da dürften die Fans dann doch etwas enttäuscht gewesen sein, denn es wurde die ganze Sendung über ja angekündigt, dass John Cena heute ein Statement macht. Hat er ja auch gemacht. Ja, aber man hätte damit rechnen können, dass der live da ist. War ich von ihm auf jeden Fall von ausgegangen. Ja, ich dachte das auch. Naja, und dann gibt es so ein kleines Gespräch zwischen CM Punk und John Cena. Wo, ja, Cena sich ziemlich aufregt und letztlich wird dann ein Match vorgeschlagen von Cena für nächste Woche zwischen ihm und Punk, was Punk annimmt. Ja, und das gibt's dann nächste Woche. Und Cena meint, nächste Woche geht's nicht um irgendwelche T-Shirts oder Armbänder, sondern darum, dass er es hier ein paar ordentlich in den Arsch tritt. Sehr interessant, dass es diese Formulierung im amerikanischen Fernsehen jetzt bei dem PG-Programm überhaupt gab. Bei den Slammys durfte man noch nicht mal Shit aussprechen und jetzt Also sowas. erstens musst du hier mal in dieser Sendung auf deine Sprache achten, sonst muss ich mich verabschieden. Und das Zweite ist, John Cena hat sich für die Benutzung dieses unflätigen Ausdruckes im Nachgang öffentlich, ich weiß gar nicht, über Twitter oder so, entschuldigt. Nee, oder? Ehrlich? Ach Gottchen, nee. Ich hab das heute gehört und zwar in dem Pro Wrestling Torch Podcast von Great Keller. Da hat er dann bei den News berichtet, ja, und John Cena hat sich hierzu entschuldigt und dann hat der Wade Keller auch die Statement dazu vorgelesen. Das war so ein ganz offizielles, das klang wie eine Presseerklärung, Statement. Und der Wade Keller sagte dann auch, naja, ob man mit so einer Sache jetzt unbedingt so in die Öffentlichkeit gehen muss, das fand er dann doch ein bisschen überzogen. Ja. Na schade, es zielt so ein bisschen gegen dieses olle Gimmick von wegen, nee, wir müssen so bleiben, sonst werden die T-Shirts, Armbänder etc. nicht mehr verkauft, aber naja, hat sich das auch wieder erledigt. Naja, ich entschuldige mich auch für meine Worte, aber ich habe das nur so wiedergegeben, wie es gesagt wurde. Nein, ich habe es nur so wiedergegeben, wie es gesagt wurde. Nein, ich habe es nur wiedergegeben. So, dann kam der angekündigte Tag Team Match. Ja, war übrigens eine sehr lange Raw, jetzt so ohne Werbung. 1:37 ging das und der Main Event hat auch genug Zeit bekommen. Das ist mir sowieso aufgefallen. In der Woche davor war die Raw auch länger. Ob die, Ja, Woche davor weiß ich nicht, da habe ich ja nicht geguckt, aber. Nee, habe ich aber auch gesehen und das ist mir aufgefallen. Ich frage mich, ob die, weil ja die Einschaltquoten auch nicht so jetzt so berauschend sind und Wrestling sowieso ein bisschen auf dem Abstieg, ob die eventuell Schwierigkeiten haben, Werbespots zu verkaufen, dass da weniger Werbung läuft jetzt. Das weiß ich nicht. Also die Einschaltquoten, die waren ja jetzt zuletzt nicht schlechter als sonst. Sie sind jetzt, glaube ich, in der letzten Zeit leicht gestiegen. Ja, aber das Komische ist halt, wie gesagt, dass die Sendungen länger werden, wenn man die ohne Werbung guckt. Und das deutet ja daran darauf hin, dass eher die Werbung kürzer ist. Naja, SmackDown ohne Werbung ging auf jeden Fall 1:20. Das ist ganz normal. Sogar ein Ticken kürzer als sonst, vielleicht. Ja, aber die Frage, die ich hier stelle, bezieht sich hier auf Raw und nicht auf SmackDown. Nee, aber das hat sich ja gleich, ist ja beides Wrestling, ne? Aber ja, zwei unterschiedliche Fernsehsender vielleicht. Läuft bei SmackDown von vornherein grundsätzlich weniger Werbung und die haben dann anderen, sozusagen ein anderes Zeitfenster auf dem Sender. Ja, der Sender, wo SmackDown läuft, ist generell, da ist Fällt jetzt SmackDown, nur glaube ich, auf, die. dass Raw die letzten 2 Wochen ohne Werbung länger ist, als das früher der Fall war. Ja, ist auf jeden Fall auch so besser. So, Main Event. Das war ganz gut einchoreografiert soweit. Da hat, ja, Jerry Lawler hat dann den, ich war ja Alex Riley, glaube ich. Ja, via Fist Drop nennt sich das ja. Dieser Move von der Ecke, von der Ecke, dieser Move, hat er den Riley fertig gemacht und währenddessen stand Randy Orton da an der Ecke von The Miz und stand da vor Miz und hat aufgepasst, dass der nicht reinkommt. Und davor gab es auch noch so ein bisschen was hin und her. Also das war alles sehr, sehr gut einchoreografiert. Mama auch noch gesagt, also das war sehr, sehr gut gemacht. Für die Storyline und auch wrestlerisch wirklich einen Daumen ganz ordentlich nach oben. War schön gemacht. Ja, das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, dass der Ringrichter keinen 5-Count bei Randy Orton angesetzt hat. Ja, das stimmt, das dachte ich auch. Das war ein bisschen ärgerlich, aber naja, er war dann auch auf den Jerry Lawler Move konzentriert. Aber da kann man mit leben. Guter Abschluss von einer sehr guten Raw. Jerry Lawler und Randy Orton besiegen The Miz und Alex Riley. Ich finde auch, das war eine ganz ausgezeichnete Sendung. Die kommt man sich wirklich von vorne bis hinten, ohne dass man irgendwie Pausen machen musste oder irgendwo ein Segment war, was jetzt richtig schlimm war, konnte man sich durchgängig gut angucken. Ja, genau. So, wollen wir zu SmackDown übergehen oder möchtest du noch irgendetwas zu Raw sagen? Ja, das denke ich auch mal. Und da wäre es mal interessant, hast du schon irgendwelche Tipps, weil es ist ja Atlanta. Es gibt Leute, die sagen, weil Atlanta war ja früher die Zentrale der WCW. Ja, Arn Anderson, Sting, solche Vermutungen gibt es ja, Kevin Nash. Ja, Sting ist, glaube offiziell, ne? Auch wenn er da lange nicht aufgetaucht ist. Also das ist sowas, wo ich vermute, dann eher nicht. Goldberg wird häufig genannt. Ja, Arne Anderson. Arne Anderson, wobei Arne Anderson ist vom Namen her, glaube ich, nicht groß genug. Und Ric Flair, weil dadurch, dass er bei TNA ist, könnte ihn jetzt auch nicht als Sprecher in die Hall of Fame einführen. Obwohl er ja eigentlich der Beste dafür wäre. Ja, Ric Flair wollen wir nicht mehr sehen. Nee, einfach nur, weil er jetzt bei TNA ist. Die WWE wird niemanden, der aktuell bei TNA unter Vertrag steht, da als Sprecher holen. Ja. Naja, wir lassen uns überraschen. Ja, wollen wir mal gucken, was sich da in den nächsten Wochen noch ergibt. Wobei Shawn Michaels sicherlich nicht zu toppen ist. Nö, die erste, also ich hatte das mal gesehen, also die größte Ankündigung, der größte Star, der in die Hall of Fame eingeführt wird, wurde seit den letzten 4-5 Jahren immer direkt am Anfang genannt. Das war Dusty Rhodes, Hogan, Bret Hart und noch irgendjemand anderes. Ja. Eric. Und ja, klar, mit Tickets verkaufen und so, ne? Also das war jetzt die größte Nummer und alles Beiwerk kommt als nächstes, beziehungsweise Beiwerk ist es nun ja auch nicht unbedingt, aber die etwas kleineren Namen. Ja, das Schade ist, dass die Reden jetzt zeitlich ja eingeschränkt sind. Ja, das war letztes Jahr so. Man weiß nicht, ob das dieses Jahr wieder so gemacht wird. Vielleicht hat man ja Glück und die WWE schafft das direkt dann nach einem Jahr wieder ab. Das wäre gut. Ja. Ich würde gerne eine richtig schöne, lange Rede von Shawn Michaels hören. Da würde ich mir auch, was ich im letzten Jahr nicht getan habe, da würde ich mir auch die WrestleMania-DVD dann kaufen. Ja. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass man bei Shawn Michaels auf diese Zeitgrenze verzichtet. Ich glaube, das weiß man selber auch, dass das ganz interessant sein könnte, wenn man denen redet. Ich hoffe, bei Stone Cold hat man es ja nicht gemacht, ne? Der musste ja auch mit der Zeitbeschränkung spielen. Ja, wobei der kann auch nur nicht so fantastisch reden. Also da war es noch nicht so dramatisch. Bei Ric Flair, den hat man ja auch eine Stunde reden lassen. War das eine Stunde? Ich glaube, das waren fast zwei, ne? Ich weiß es nicht genau. Hört überhaupt nicht mehr auf. Das war super. Ich glaube, ich habe es nie ganz gesehen. Der hört ja nicht auf und der arme Triple H, der musste ja neben ihm stehen die ganze Zeit. Ich glaube, der war so ein bisschen genervt, war schon, dass das so lang ging, weil er da die ganze Zeit in der Ecke dabei rumstehen musste. Tja. So. Ach, ziemlich lang gesprochen. Machen wir weiter mit SmackDown. Die Ausstrahlung war 14 oder 15 Januar, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aus dem, ich weiß nicht, BGCC. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendein C für Center steht oder so. Steht hier so. Birmingham, Alabama. Ich kann gerade mal ganz kurz auf der PV Torch. Dass das CC für Convention Center steht. Ja, ich gucke gerade mal ganz kurz auf PV Torch, Pro Wrestling Torch Seite. Ob da das. Das habe ich auch fertig. Dann könnte ich jetzt ja fast schon anfangen zu essen. Da ist auch schon ein bisschen spät. Wir sind heute sehr informativ heute in unserer Sendung. Sind wir nicht immer informativ in unserer Sendung? Ja, aber so stark noch nie so. So, dass wir so uns richtig auf Wrestling hier... Das machen wir jetzt immer. Hier steht gar keine Halle. Ich würde sagen, BCC steht für Convention Center. Das CC. Ja, das kann gut sein. Ne? Ja, kann gut sein, ne? Ja. Kann jetzt nichts Genaues zu sagen. Ich könnte höchstens nochmal auf Moonsault gucken. Das müssen wir jetzt auch irgendwie rausbekommen. Meinst du, dass das das kriegsentscheidend ist, wie die Halle heißt? Ja, klar. Hulk Hogan kehrt am 3. Februar zurück zu Impact. Lese ich da so gerade. Impact geht ja jetzt auch auf Tour und verlässt die Impact Zone. Das heißt, die wollen ja jetzt auch demnächst wieder on the road machen. Ja, hier steht auch wieder nichts. Ja, Impact kommt ja jetzt auch bald, also auf jeden Fall TNA kommt ja jetzt, ich glaube am 25. diesen Monats ist es nach Berlin in die O2 World und da sollen wohl so knapp 4000 Karten verkauft worden sein. Also für TNA sehr gutes Ergebnis. Ich meine, die Halle ist natürlich viel größer, aber für TNA ist es natürlich schon ordentlich. Also 4000 Karten hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee, also da dürfte TNA sehr zufrieden sein. Und es gab da jetzt auch schon so ein Line-Up, paar Matches auf der Karte, das klang alles ganz gut. Ich kann, wenn wir mit WWE durch sind, könnte ich noch 2-3 Sätze zu TNA Genesis sagen. Da sind zumindest ein paar interessante Neuigkeiten rausgekommen. Aber ja, Genesis habe ich auch aufgenommen, also es soll wohl recht schrecklich gewesen sein, aber ich habe es auch noch nicht geguckt, aber da kommen wir dann danach zu. SmackDown! Lass uns mal erstmal SmackDown machen. Ja. Weil es SmackDown habe ich nicht gesehen. Wann machst du da wieder für ein Leer? Kannst du den Straßenverkehr jetzt hier hören? Ja, ich kann fast nur noch den Straßenlärm hören. Ich bin jetzt gerade mal auf dem Balkon, weil ich mein Staubtuch hier ausgeschüttelt habe, weil ich das mal kurz das weggewischt habe. Aha. Und dann gehe ich schon mal auf den Balkon und dann wird das da ausgeschüttelt. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Da habt ihr wieder was gelernt aus meinem Leben. Ist das ein Leben? Ist das aus dem Leben, das Thomas auf dem Balkon gibt? Aus meinem spannenden Leben des Staubwischens. Ja, interessanterweise ja. Immer in jeder Ausgabe von Rocky Drama. So. Ich habe das hier gerade, dieser Bericht ist so ein bisschen durcheinander, weil das ist so aufgeschrieben, wie es getaped wurde, aber es ist im Fernsehen anders gesendet worden. Das heißt, ich muss mich hier so ein bisschen erstmal gucken. Ich habe es nicht gesehen, deshalb werde ich jetzt nicht gemerkt. Wenn du nichts gesagt hättest. Nee. Aber wir müssen das ja alles vernünftig machen. So, auf jeden Fall beginnt auch diese Sendung schon wieder mit Alberto Del Rio. Der spricht auch wieder über das Royal Rumble Match und dass er sieht, sein Schicksal wäre und so weiter. R-Truth kommt dazu. Ach, R-Truth jetzt bei SmackDown. Wurde er als Raw-Wrestler angekündigt oder wechselt er zu SmackDown? Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht. Ich dachte eigentlich, der ist sowieso bei SmackDown. Das ist so ein bisschen verwirrend immer. Offiziell ist er bei Raw. Ja, naja. Dann kommt Dashing Cody Rhodes noch dazu und Rey Mysterio. Dann gibt es da so ein bisschen Streitereien und so weiter und so fort. Und Teddy Long betritt dann die Halle. Und ja, was als nächstes folgt, ist natürlich glasklar. Was anderes macht Theo Long, glaube ich, sowieso nicht. Der setzt immer von vier Superstars zusammen, die gerade im Ring stehen und sich streiten. Ja, das ist glaube ich, so der Hauptberuf. Ja, auf jeden Fall Tag Team Match. Rey Mysterio und R-Truth besiegen Alberto Rio und Cody Rhodes via 6-1 und Top Rope Splash von Rey Mysterio gegen Cody Rhodes. Ein nettes Match, was jetzt aber nicht großartig war. Geht denn jetzt die Fehde zwischen Alberto Del Rio und Rey Mysterio weiter oder wurde die in dem, weil eigentlich dachte ich mit dem 2 out of 3 Falls Match der Vorwoche wäre die Fehde dann beendet worden. Ja, das war das letzte Match zwischen den beiden, wurde auf jeden Fall angeblich so gesagt, aber naja, also es wurde so ein bisschen weitergeführt halt, aber nicht weiter dramatisch. Ich denke, da kommt noch vielleicht so ein bisschen Konfrontation, aber vielleicht nicht unbedingt noch ein Match. Man weiß es nicht. So, dann kam das nächste Match, beziehungsweise vorher gab es noch so ein Segment Backstage mit Drew McIntyre und Kelly. Oder, nee, das gab, nee, ich glaube, das gab es danach erst, das gab es danach. Nicht, dass ich hier noch Quatsch rede, oder gab es doch davor, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist, glaube ich, auch nicht kriegsentscheidend. Das, was ganz interessant ist, es gab jetzt irgendwie auch so ein komisches Interview mal mit der Tiffany. Ja, diese Storyline zwischen Drew McIntyre und Kelly, die war erst eigentlich für Tiffany und Drew McIntyre wohl geplant. Und die Tiffany, die ist da nicht gerade glücklich drüber, dass ihr Mann jetzt da mit einer anderen Frau die Storyline, die für sie ursprünglich mal bestimmt war, quasi macht. Tja, selber schuld, hätte man in dem Hotelzimmer nicht so randalieren müssen, ne? Wenn das auf jeden Fall alles so stimmt. Ich weiß nicht, ob man, wenn da jetzt zwei Leute randalieren, wenn diese zwei Leute Drew McIntyre und Tiffany sind, ob man sich dann lieber dafür entscheidet, Tiffany zu kündigen oder Drew McIntyre. Ich würde mich da eher für Tiffany entscheiden. Ich weiß nicht, was die WWE da so macht. Du würdest dich wofür entscheiden, für Tiffany was? Dass man sie kündigt oder dass man sie behält? Ja, wenn man einen von beiden kündigen müsste, dann würde ich Tiffany kündigen und nicht Drew McIntyre. Selbst wenn Drew McIntyre da mehr Schuld dran gehabt hätte. Ja, natürlich. Haben die absolut richtig gemacht, weil Tiffany bringt ja nichts, aber Drew McIntyre ist ja mit der Wrestling. Genau. Dann kommt ein Match. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt alles so chronologisch richtig ist, wie ich erzähle, aber ich erzähle auf jeden Fall das, was passiert ist. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, ob die Reihenfolge stimmt, Hauptsache die Inhalte stimmen. Ja, genau. Ein Match zwischen Drew McIntyre und Trent Barretta. Da dachte ich, das auch wäre... Was? Trent Barretta gibt es also auch noch. Ja, ich glaube, der Tag-Team-Partner, der wurde ja letztens mit dieser kleinen Entlassungswelle da gekündigt, aber den hier gibt's noch. Ich dachte, das wird jetzt so ein ganz schnelles Jobber-Match, aber Trent Barretta hat wahrhaftig Drew McIntyre via Roll-Up besiegt. Es gab da ja wohl irgendwie vor 2 Wochen gab es auch ein Match zwischen den beiden und da ist der Trent Barretta wohl so mit so einem Highflying nach draußen gesprungen und Drew McIntyre ist da schnell ausgewichen, sodass Trent Barretta da voll auf diesen Boden geknallt ist. Und dementsprechend wollte Drew McIntyre diese Szene dieser Woche so ein bisschen nachstellen. Wollte den Barretta durch so einen Gorilla Press Slam nach draußen werfen, aber das ging schief. Roll-up und Sieg für Trent Barretta. Drew McIntyre war da ziemlich wütend natürlich und man sah danach dann noch, wie der den Trent Barretta Backstage noch gegen so eine Wand da knallt. Zum Beispiel so ein Absperrgitter mit so einer Plane dazwischen. Und dann kommt Kelly Kelly dazu und sagt, sie fände Leute, die sich über den Schmerz anderer Leute lustig machen, die beziehungsweise die anderen Leuten gerne Schmerz zufügen, nicht so toll. Und naja, Drew McIntyre meint dann natürlich, ja, er wäre nicht in der richtigen Kondition gewesen und eigentlich wäre er viel besser und so weiter und so fort. Konstitution. Nee, Kondition. Nicht Konstitution ist was anderes. Kondition. Er wäre nicht in der richtigen Kondition, was zu tun. Ja, vernünftig da gegen den Trent Barretta zu besiegen, er wäre so ein bisschen, ja, nicht richtig dabei gewesen. Ne? Das ist ja eine seltsame Storyline. Das wirkt ja schon so ein bisschen, als wenn Drew McIntyre so ein bisschen weg vom Fenster ist, ne? Ja. Also der ist ja nicht irgendwie in Nähe von irgendwie mal ein Titelkampf gegen Edge, da ist er ja weit von entfernt. Ist nicht irgendwie Interkontinental-Titelkampf irgendwie in der Nähe von Kofi Kingston. Ich weiß gar nicht, wohin das jetzt irgendwie bei ihm führen soll. Ich weiß auch nicht, er ist halt wohl irgendwie eher mehr auf Kelly Kelly konzentriert. Storyline-technisch bringen soll, weiß ich auch nicht. Dass Vor Drew allem McIntyre, ich weiß nicht, es wurde so ein bisschen irgendwie vor letzter Woche oder irgendwann wurde es mal angedeutet, dass unter Umständen Drew McIntyre auf die Seite der Faces wechseln könnte und dann würde es natürlich Sinn machen, dass Kelly Kelly ihn immer zum Ring begleitet. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja, wenn man mal auf dieser Storyline irgendwelche Matches machen könnte. Ich sehe nämlich im Moment keine Matches, die da rauskommen können. Nee, da müsste man dann halt noch einen vernünftigen Gegner finden. Trent Barretta ist natürlich kein vernünftiger Gegner, gegen den man dann eine Storyline machen könnte mit Drew McIntyre. Und am besten dann auch noch einen Wrestler, der auch noch irgendwie einen weiblichen zum Ringbegleiter hat. Dann hätte man da auch wieder diese tollen Mixed Tag Team Matches für SmackDown. Ja, super. Ja. Ja, super. Okay. So. Dann gab es das Match, was SmackDown letzte Woche direkt am Ende da angekündigt noch wurde, wo diese Woche auch weitere Spots zukamen. Big Show gegen Wade Barrett. Wade Barrett kam diese Woche nicht mit dem Nexus-Theme rein. Der hat jetzt einen eigenen Entrance-Song. Wobei ich glaube, er hatte auch bei Raw schon in ein, zwei Situationen hat er auch einen eigenen Song gehabt. Nee, der kam bisher immer in Nexus raus. Ich habe bisher noch nie was anderes von ihm gehört. Mann, ich hätte auch mal was anderes gehört, aber Nee, vielleicht. das kann nicht sein, du. Ich habe, nee, nee. Naja, auf jeden Fall ein sehr, naja, ich weiß nicht, ich habe den jetzt nur kurz gehört. So fantastisch fand ich den bis da jetzt nicht, aber das hatte ich schon öfters mit neuen Entrance-Themes und am Ende waren die dann alle toll. Kann sich noch verändern. Hab's nicht gehört, deshalb kann ich es nicht beurteilen. Ja. Was? Das Match war wahrscheinlich nicht so gut. Ich hatte mich auf das Match wahrhaftig gefreut, aber es endete sehr schnell. Ja, hier steht im No Contest, man weiß nicht, ob es jetzt im No Contest war. Auf jeden Fall kamen Heath Slater und Justin Gabriel dazu, die ja bei Raw vor dieser Prüfung von CM Punk geflüchtet sind und unterstützten Wade Barrett in diesem Match gegen The Big Show. Also, neben der Nexus-Gruppierung von CM Punk mit Michael McGillicuddy und Husky Harris gibt es jetzt auch die nächste Gruppierung, ja, man weiß nicht jetzt, das ist jetzt wohl eher das richtige Nexus, man weiß nicht, wie es jetzt angekündigt wird, vielleicht gibt es irgendwie einen Kampf darum, wer jetzt Nexus ist und wer nicht. Wade Barrett, Heath Slater und Justin Gabriel, das ist jetzt also mehr so die Originalbesetzung. Sind die drei denn in Nexus-T-Shirts aufgetaucht? Oder? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ja, Heath Slater und Justin Gabriel wahrscheinlich schon. Die kann man sich gar nicht ohne T-Shirts vorstellen. Und dann wäre jetzt interessant, ob sie dann noch das alte Nexus-T-Shirt mit diesem großen N hatten oder das hier im Punk-T-Shirt werden sie ja sicher dann wahrscheinlich nicht anhaben. Also das Punk-T-Shirt eindeutig nicht, dann eher das alte. Ja. Ja, und dann, man hatte das ja in Spots immer vorher angekündigt, Ezekiel Jackson coming soon to SmackDown. Da dachte ich dann auch schon, heute kommt er bestimmt und kam wieder doch nur dieses coming soon. Aber jetzt nach dem Match kam er zum Ring, hat sich auf die Ringmatte da vor den Seilen gestellt und hat erstmal nur zugeguckt. Kam dann aber doch raus, hat sich einen Staredown mit Big Show geliefert und hat dann den Nexus-Mitgliedern geholfen, hat übrigens auch noch einen sehr eindrucksvollen Slam gegen Big Show ausgeführt, der auch so gar nicht danach wirkte, als hätte Jackson da jetzt viel Power für einsetzen müssen. Hat der irgendwie ein Sehr Nexus eindrucksvoll. Armband oder so dann umgelegt? Nee, Ezekiel Jackson sah aus wie immer. Haben die denn am Ende zusammen da irgendwie gestanden und so dann diese Faust in die Luft, sodass das deutlich wurde, dass die jetzt als Gruppe zusammengehören? Nee, Faust in die Höhe noch nicht, also nicht diese CM Punk Pose halt, haben sich halt so die so angefasst, so gegenseitig Hand und dann so halt nach oben, ne? So diese Gewinnerpose, diese typische. Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Jetzt so diesen Ezekiel Jackson da jetzt mal in eine vernünftige Story mit reinzubringen, finde ich ganz gut. Also der ist jetzt vielleicht wrestlerisch nicht so toll, aber dieser Power Slam, der war schon richtig beeindruckend. Der wurde auch noch einige Male gezeigt dann. Ich finde, das ist auch ganz gut für die Nexus Group, wenn die jemanden, der von außen kommt und der schon ein bisschen länger in der WWE ist, gut, der, so lange ist er jetzt auch nicht da, aber 1, 2 Jahre vielleicht doch schon, wenn dann noch jemand dann dazukommt. Und ich finde, der passt auch ganz gut. Das einzige Problem, was er ja hat, dadurch, dass er diese Muskelmassen hat, ist er ja sehr, sehr häufig verletzt, weil dann ganz schnell irgendwie da ein Muskelriss kommt und so weiter. Ja, das Das wollte ich kann gerade sagen. natürlich, 1, 2 Jahre, in denen das man kann den er natürlich. größtenteils nie gesehen hat, weil der immer wieder weg war. Es kann natürlich dann wieder sehr schnell passieren, dass mitten in der Storyline der sich auf einmal wieder bei einem einfachen Move verletzt und dann ist er gleich wieder weg, ne? Aber da kann man halt nichts machen. Frauenmatch bei Phoenix besiegt Michelle McCool mit Layla. Mit am Ring. Da wollen wir nichts weiter zu sagen. Dann gab es ein Non-Title-Match, wo Kofi Kingston Jack Swagger via SOS klar besiegt hat. Was ich absolut irgendwie bekloppt finde. Ich weiß nicht, was das soll. Wenn man jetzt Jack Swagger da irgendwie einen Sieg gebracht hätte, wenn auch nur irgendwie ein knapper, dann hätte man ja direkt schon mal einen neuen Number-One-Contender auf den Titel. Und so hat man den direkt wieder absolviert. Ja, weiß ich nicht, was man Dabei? da jetzt mit wollte. War der Adler dabei? Nein. Schade. Ja, ich weiß nicht, was es soll. Kann ich auch nicht verstehen. War auch nicht das Wahnsinnsmatch. Was hältst du denn, weil ja in der Woche davor Dolph Ziggler den Titel verloren hat und dann Nummer 1 Herausforderer geworden ist, was hältst du denn von Dolph Ziggler als Herausforderer auf den Heavyweight-Titel? Ist das Finde ich gut für dich interessant. oder Also nicht? bei dem Match letzte Woche dachte ich mir eigentlich ganz sicher, entweder gewinnt Big Show, was katastrophal wäre für den Titel und so. Erst Edge gegen Kane und dann Edge gegen Big Show, das wäre gar nicht schön. Oder Drew McIntyre gewinnt, der das auch verdient hätte und dann Dolph Ziggler gewonnen. Ich fand es erst, naja, aber letztlich finde ich es ganz interessant. Da könnte man was draus machen und Dolph Ziggler gegen Edge. Jetzt hat man diese gute Situation, dass sich der Royal Rumble sowieso eher durch das Royal Rumble Match verkauft und diese Titelmatches da immer so ein bisschen, ja, mehr oder weniger egal sind, dass man da so ein bisschen rumprobieren kann, was man die letzten Jahre ja gerne mal gemacht hat. Ja, mal sehen, vielleicht wird's ja ganz gut. Ich bin gespannt. Könnte gut werden, ja. Also Dolph Ziggler wirkt im Moment noch nicht so ganz überzeugend als Heavyweight-Herausforderer. Dafür ging das jetzt mit dem Intercontinental-Verlust. Das war irgendwie ein bisschen vielleicht dann zu eindeutig, aber vom Match her wird das bestimmt super. Ja, denke ich auch. Ja, bei WrestleMania wird man es auf jeden Fall nicht zeigen. Mal sehen, was man dann sieht. Aber da gibt es dann ja auch genug Wochenschuss zwischen, um da was aufzubauen. Ich persönlich glaube ja, dass er den Titelkampf bekommen hat, direkt von Vince McMahon, weil er einen so guten Kampf gegen John Cena bei Raw gezeigt hat. Meinst du? Das glaube ich nicht. Naja. So, der Main Event beinhaltete dann auch was zu diesem Match. Es war allerdings kein Match, sondern ein Promo. Und zwar eine neue Ausgabe von The Cutting Edge. Und als Gäste von Edge waren Dolph Ziggler und Vicky Guerrero da. Das war ganz interessant. Ganz witzig, Edge meinte am Anfang hier, er hätte jetzt erstmal Kanan hier fertig gemacht. Der wäre jetzt fertig abgestrichen und so. Und jetzt wartet schon das nächste Monster auf ihn, Vicky Guerrero. Ja, ich finde diese dicken Witze gegen Vicky Guerrero finde ich nicht so lustig. Ah, ich Ich weiß nicht, finde ich auch. glaube, das war jetzt nicht unbedingt auf dicke bezeichnet, das war eher so überhaupt auf das Temperament Ich finde auch, bezogen. dass sie gar nicht so dick ist. Nee, ist sie auch gar nicht. Also davon her denke ich, dass es. Finde, dass die ganzen anderen Frauen, die da in der Sendung sind, absolut unterernährt sind, aber Vicky Guerrero wirkt für mich eigentlich relativ normal. Ja, finde ich auch. Also ich denke, das wäre auch eher auf Temperament bezogen. Monster. Der Kane ist ja jetzt auch nicht sonderlich dick, ne? Nicht wirklich. Ja, also auf jeden Fall kommen Dolph Ziggler und Vicky Guerrero zu. Und Vicky Guerrero hat für Edge dann auch direkt mal so ein kleines Video zusammengeschnitten in ihrer zu Hause in ihrer kleinen Bibliothek, was sie dann noch im Archiv hatte. Ja, und das ist aus 2008. Da gab es ja diese Heirat zwischen Edge und Vicky Guerrero. Und da gab es ja dieses Video, wo Edge backstage mit dieser Frau war. Ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, ob es eine Wrestlerin war. Ich meine es. Ach ja, Hochzeitsplanerin. genau. Die Wedding-Planerin. Es gibt übrigens auch diesen einen Wedding-Planer von der Sarah Connor und Mark Terenzi, die Hochzeit, diesen Frank. Der ist auch mit im Dschungel. Den finde ich ganz gut. Das ist auch einer von diesen, die ich aus diesen Trash-Sendungen kenne. Das nur so nebenbei. Da ich diese komische Sendung da mit dieser Sarah Connor nie gesehen habe, kann ich den nicht kennen. Ich habe das mal kurz reingeschaltet, aber ich kannte den Kerl noch. Den behält man im Gedächtnis. Naja, auf jeden Fall konnte man da in diesem Video dann sehen, wie Edge sich da so ein bisschen Freude gemacht hat mit der Hochzeitsplanerin. Und Edge hat dann aber auch ein Video vorbereitet und da sieht man dann, ja, das ist von NXT irgendwie vor 2 Monaten, als noch diese tolle NXT-Season war. Von dieser Season habe ich noch nichts gesehen. Wo Dolph so ein bisschen Spaß mit Caitlyn hatte. Ja, das weiß ich auch nicht. Seit die da bei NXT gewonnen hat, was ich leider auch nie gesehen habe, ist die auch irgendwie weg vom Fenster. Was schade ist. Ich dachte eigentlich, die ist jetzt bei Vicky und Dolph noch so ein bisschen mit in der Story, aber nichts davon. Das Letzte, was ich von der gesehen habe, ist, als diese SmackDown-Ausgabe mit der Weihnachtsfeier war, da stand sie noch mal irgendwo in der Ecke, hat nichts gemacht und nichts gesagt, aber da stand sie einfach da rum. Weihnachtsausgabe, ich glaube, die habe ich auch gar nicht gesehen. Ja, es gab irgendwie, ich glaube, das war Weihnachten, ich glaube nicht, das war Neujahr. Ich glaube, das war Weihnachten und dann war hinten halt so eine SmackDown-Feier, wie das bei SmackDown so üblich ist, wo Chavo Guerrero dann eine peinliche Ansprache gehalten hat und lauter so ein Blödsinn. Ja, die habe ich Da leider stand nicht gesehen, wobei die wahrscheinlich ganz witzig war. Das Witzige war eigentlich, Chavo Guerrero hat dann eine Ansprache gehalten und gesagt, wie schlecht er behandelt wird und so weiter. Und hatte irgendwie eine Flasche, ich weiß gar nicht, Bier oder Wein oder Sekt oder irgendwie sowas, hat Alkohol in der Hand und sagte dann irgendwann am Ende, ja, tut mir leid, dass ich das alles erzählt habe, das muss wohl am Alkohol liegen. Und dann hat Teddy Long ihm gesagt, aber das ist ja alkoholfreier Sekt. Wer war das, der das gesagt hatte? Teddy Long. Nee, der davor. Chavo Guerrero. Ach so, okay. Also Chavo Guerrero hat quasi betrunken eine Ansprache gehalten, obwohl er gar keinen Alkohol getrunken hat. Das war der Witz dabei. Naja, mit Chavo weiß man nicht mehr so wirklich, was man mit dem soll. Genau, deshalb kann er mal betrunkene Ansprachen halten. Ja. Ohne Alkohol. Ja, der bleibt, wie man das schon so oft gehört hat, nur noch wegen Herrn Guerrero und Frau Vicky Guerrero im Business drin, ansonsten wäre der mit Sicherheit schon längst rausgeflogen. Und Und ich Vicky warte nur Guerrero darauf. hat sich, Vicky Guerrero, muss man dazu sagen, um dann wieder zurückzukommen, hat sich tatsächlich durch ihre hervorragende Leistung da, glaube ich, ihren Platz verdient. Da Ja, muss man klar, also sagen, das hat sie sich. anfangs war das da auch anders, aber Also am Anfang war es anders, aber sie ist dann also wirklich jetzt mittlerweile so gut, dass sie, glaube ich, den Job auch hätte, wenn die Sache mit dem Eddie Guerrero nicht passiert wäre. Ja, genau. Anfangs hat man sie wegen Eddie da eingesetzt, aber jetzt so mit der Zeit. Also ich glaube nicht, dass da eine Entlassung in den nächsten, ja, wenn sogar ja, durchaus Jahren, wird da wohl keine Entlassung kommen. Es sei denn, die macht ja jetzt irgendwie einen ganz großen Fehler. Oder sie hat keine Lust mehr. Sie ist ja einmal, ist sie ja gegangen und dann aber nach einem halben Jahr haben sie ja wieder eingestellt. Ja, auf jeden Fall sehr gute Arbeit. von der. So, auf jeden Fall nach dem Video ist Vicky natürlich sehr wütend. Ziggler schlägt auf Edge ein. Edge kontert, befördert Ziggler aus dem Ring. Vicky und Edge stehen jetzt im Ring und Vicky ohrfeigt den Edge mehrere Male ordentlich. Woraufhin Edge ein. Das ist ja auch nicht nett. Nein. Woraufhin Edge ein Spear gegen sie zeigen will. Ja, klar, dass man das nicht macht. Edge wird dann von Ziggler aus dem Ring gezogen und via Zigzag ging die Ringtreppe befördert. Das sah gar nicht gut aus, weil das irgendwie vor mit dem Kopf, Hinterkopf dagegen die Ringtreppe ging. Das war auch ein Move, da konnte man nicht viel dagegen machen, dass es nicht ordentlich ging, gegen die Ringtreppe ging und wehtat. Ja, und Edge liegt da dann und Vicky und Dolph küssen sich. Und damit geht's SmackDown auf Air. Das gefällt mir ganz gut als Vorbereitung für das Match. Ja, mir auch. War gut so als Endszene, auch wenn es kein Match war. War gut. So für so eine Vorbereitung eines größeren Matches ist es ganz gut, dass die da keine Matches der beiden vorher noch machen. Finde ich ganz gut. Ich glaube auch zum Beispiel, dass bei Raw das angekündigte Match zwischen CM Punk und John Cena wahrscheinlich weniger ein Match wird, sondern auch mehr irgendwie ein Segment. Ja, das wollte ich jetzt gerade auch schon genau sagen. Das habe ich nämlich zu Mama auch schon gesagt, als das angekündigt wurde, dass das nicht viel wird. Das wäre blöd, sowas bei einer Weekly Show rauszupfeffern. Das wird wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, beim Royal Rumble wohl eher nicht. Entweder, ja, wahrscheinlich mal groß angekündigt bei einer Raw. Könnte mir sogar vorstellen, dass die beiden im Royal Rumble teilnehmen und dann während des Royal Rumble so auf sich gegenseitig aufeinander zugehen, dass sie sich gegenseitig rauswerfen und Ja, dass das denke ich da. auch. Es gibt ja beim Royal Rumble eigentlich jedes Jahr so eine Stelle, wo sich zwei Wrestler auch noch außerhalb des Rings weiterprügeln und so. Ich denke, das könnte dieses Jahr auf Cena und CM Punk Genau. zutreffen. Also das wäre so ein Match, das ich mir ganz gut bei WrestleMania vorstellen könnte. Ja, diese Woche Raw und SmackDown waren beides sehr gute Sendungen. Beide eindeutig den Daumen nach oben, beide eindeutig gucken. Also jetzt, nachdem letztes Jahr so am Ende nicht mehr so dolle war, also jetzt die letzten. Ja, bisher vier Sendungen liefen, glaube ich, in diesem Jahr. Die waren alle sehr ordentlich. Einser Material. Das ist immer, wenn die Road to WrestleMania losgeht, dann wird das Wrestling immer besser. Danach geht es wieder in den, also anfangs so und zum Ende des Jahres geht es ganz weit nach unten. Genau, also Januar bis April ist immer die beste Zeit fürs Wrestling und das scheint dieses Jahr auch wieder so zu sein. Ja, und in 2 Wochen ist der Royal Rumble. Ja, ich Juhu. hoffe, dass ich den zu sehen bekomme. Ja. Na denn. Ja, und vor 2 Wochen war TNA Genesis. Ja, da darfst du dann jetzt eben was zu sagen. Das war ein ganz interessanter Pay-Per-View. Ich fand den nicht so schlecht, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe gelesen, dass das Booking Mist war, dass da nur maximal 1,5 gute Matches gab und so weiter. Also, ich fand das Booking interessant, weil es gab eine Storyline, dass diese Heel-Fraktion, die Immortals, dass Eric Bischoff hat für die Immortals angekündigt, sie werden sämtliche Titel, die es gibt in TNA, zu Immortals holen, mit Ausnahme von den Knockout-Titeln. Und im ersten Match war das dann auch so, oder hat im ersten Match, X-Division-Match, Jay Lethal sein Titel gegen Kazarian verloren. Dann gab es, das war ein ganz gutes Match, nicht herausragend, aber das war anständig. Also konnte man sich gut angucken. Dann war das Tag-Team-Match, das war Motor City Machine Guns gegen Beer Money, das war meiner Ansicht nach beste Match des Abends. Da haben Beer Money den Titel, die sind ja jetzt auch bei Immortals geholt. Damit hatten die Immortals schon mal zwei Titel. Dann gab es das Match um den TV-Title. Da sollte ja eigentlich AJ Styles gegen Douglas Williams kämpfen, aber AJ Styles, da gab es so eine Storyline, war verletzt. Der Könnte wird auch ja sein, jetzt dass er sich übrigens, verletzt. der wird ja jetzt übrigens in Berlin, durch Kurt Engel ersetzt. Ja, da sage ich gleich noch was zu. Statt AJ Styles hat dann Abyss gekämpft. Das war dadurch natürlich ein schlechtes Match, aber dann hat Abyss auch den Titel gewonnen. Während des Matches gab es übrigens aus dem Publikum Sprechchöre We Want AJ. Was natürlich auch schlecht ist, wenn die Leute nach dem Heel rufen. Und am Ende gab es auch so eine Szene, wo AJ Styles ein bisschen kritisch geguckt hat. Das könnte sein, dass er jetzt dann doch wieder zum Babyface geturnt wird. Aber damit hatten die dann alle drei Titel bei Immortals. Jeff Hardy hatte ja seinen Titel schon, das heißt, die die Immortals hatten wirklich alle Titel, das war so der rote Faden durch die Sendung. Und Jeff Hardy hatte ja an dem Abend kein Match, sondern es gab ja den Main Event zwischen Mr. Anderson und Matt Morgan um denjenigen, der dann der neue Nummer 1 Herausforderer wird. Und das Match hat dann Mr. Anderson gewonnen. Und dann kam am Ende des Matches Eric Bischoff von den Immortals mit so einem Stuhl rein, hat aber nicht auf Mr. Anderson eingeschlagen. Mr. Anderson war noch von dem Match ziemlich fertig, hat sich dann hingesetzt und hat gesagt, Mr. Anderson, du hast jetzt so toll gewonnen, dass du es natürlich verdient hast, Nummer 1 Herausforderer zu sein. Und weil du das so toll gemacht hast, ist dein Titelkampf als neuer Nummer Herausforderer jetzt sofort. Und dann kam Jeff Hardy rein in Straßenklamotten, hat auf dem Weg zum Ring sich auch noch eine Zigarette angezündet. So nach dem Motto, naja, der ist ja sowieso fertig, da muss ich mich ja gar nicht anstrengen. Und dann gab es so ein nochmal so ein 10-Minuten-Match aber zwischen Jeff Hardy und Mr. Anderson. Und Mr. Anderson hat dann tatsächlich den Titel gewonnen, sodass der wichtigste Titel an dem Abend dann doch nicht mehr bei Immortals ist, sondern bei Mr. Anderson. Das war so die Geschichte. Also die eine große News ist, Mr. Anderson hat den Titel gewonnen. Das haben sie sicherlich auch gemacht wegen dieser ganzen Gerichtsverhandlung von Jeff Hardy. Und die andere News ist sicherlich, dass RVD sollte an dem Abend ein Match gegen einen Mystery Opponent haben. Dann gab es kurz vorher eine Diskussion zwischen RVD und Eric Bischoff. Und dann sagte RVD, du weißt doch, dass ich gegen Jeff Hardy kämpfen will und lass mich doch gegen ihn kämpfen, mach einmal in deinem Leben eine vernünftige Entscheidung. Und dann sagte Eric Bischoff, du willst Hardy haben, dann kriegst du Hardy. Und dann wusste man schon, okay, Überraschungsgast war dann, ja, der Überraschungsgegner von RVD war dann natürlich nicht Jeff Hardy, sondern Matt Hardy, der noch ein bisschen dicker geworden ist und irgendwie ein bisschen seltsam aussah. Und viele sagen auch, glasige Augen hatte, so als wenn er irgendwie entweder was getrunken hätte oder Drogen genommen hätte und hatte ein ziemlich schlechtes Match gegen RVD. Und so, das war im Prinzip nach dem Titelwechsel war das die zweite News halt, das Matt Hardy Debüt bei TNA. Und die dritte News war sicherlich was Unerfreuliches. Es gab die Rückkehr von Kurt Angle. Da gab es kurz vor dem Match gegen Jeff Jarrett ein Promo, das war schon ganz schlimm. Da hat man gemerkt, oh je, der Kurt Angle, also irgendwas ist da. Entweder der steht wirklich ganz schwer unter Drogen oder was weiß ich, der hatte vorher eine schwere Grippe und musste ganz viel irgendwie so Medizin einnehmen oder was auch immer. Jedenfalls war der nicht wirklich, sag ich mal, in der Lage, vernünftig zu wresteln. Und wir hatten dann auch keinen, der Jeff Jarrett ist ja an der Stelle dann doch relativ professionell. Das war von vornherein aber auch nicht geplant als Wrestling-Match, sondern die haben so quasi so ein MMA-Match simuliert mit 3 Runden, a 2 Minuten. Und das war auch so ziemlich das Beste, damit sozusagen da bei dem Kurt Angle nichts passiert, weil er war eigentlich nicht in einem Zustand, dass man den ernsthaft hätte in den Ring lassen können, um wresteln zu können. Und dann gab es halt so ein simuliertes MMA-Match, wo es so ein bisschen Mat-Wrestling gab und da war Kurt Angle die ersten beiden Runden überlegen. Und in der dritten Runde hat dann Jeff Jarrett ihn so angegriffen, dass er ganz übel geblutet hat. Das war vom Blading her auch sehr schlecht gemacht, weil die Kamera zum falschen Zeitpunkt auf Kurt Angle gezeigt haben. Und im Prinzip hat er dann schon geblutet, bevor Jeff Jarrett überhaupt irgendwie zugeschlagen hat. Ja, das war ziemlich schlecht gemacht und er hat auch ziemlich übel und aus meiner Sicht auch viel zu schlimm da geblutet. Also das, was WWE da gar nicht macht, hat da TNA an der Stelle wieder übertrieben und vor allen Dingen mit einem Kurt Angle, wo ich sagen muss, wenn er in so einem Zustand ist, dann hat er im Ring nichts verloren. Das war so im Prinzip die dritte News. Diese seltsame Rückkehr von Kurt Angle, das Debüt von Matt Hardy und der Titelwechsel. Mhm. Ja, ich bin im Überlegen, den Genesis auch noch anzugucken. Ich habe es ja jetzt aufgenommen, also ich denke, ich werde es auch noch gucken. Also ich würde mal auf jeden Fall das Match von den Motor City. Ja, wenn, also angucken. Wenn, dann gucke ich mir alles oder gar nichts an. Also da ist nicht irgendwas, wenn, dann alles oder gar nichts. Ja, dann guckst du mal ruhig an. Ja. Wo wir übrigens gerade bei We Want AJ Chance waren, denkst du, dass wir neben Caitlin auch irgendwann nochmal AJ wiedersehen bei der WWE? Ich weiß es nicht. Weil ich weiß nicht, wurde immer so sehr bejubelt. Ich finde das sowieso schon sehr seltsam, dass man Caitlin da siegen lassen hat. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Ich glaube das nicht, weil diese AJ ist für von dem, die WWE hat ja so ein ganz spezielles Frauenbild und alle Frauen irgendwie müssen nach einem bestimmten Schema aussehen und da ist diese AJ für die WWE-Offiziellen schon allein, weil sie so klein ist, passt da nicht in dieses Schema. Deshalb bin ich da am Zweifeln, ob die nochmal auftauchen wird. Naja, wir werden sehen. Ist zwar albern, aber so ist das halt manchmal, ne? So ist es. Wobei Tamina ist ja jetzt anscheinend auch so leicht etabliert. Die ist ja jetzt mehr oder weniger erfolgreicher als Usos selber. Also bei Santino und Kostloff da ja jetzt eingefunden in diesem Tag-Team. Das finde ich auch überraschend, weil die passt auch so gar nicht in das Bild, was WWE sonst so von den Frauen hat. Ja. Bei dem, ganz kurz noch zu dem Genesis, wo du gerade die Frauen ansprichst, bei dem Frauenmatch von TNA gab es übrigens gegen Madison Rayne laute You Can't Wrestle-Rufe, so wie wir das von diesem John Cena One Night Stand kennen. Ja, das kennen wir von vielen Leuten, das kennen wir auch von Carly und so. Ich habe auch noch irgendwann mal was gelesen, dass Awesome Kong jetzt wohl auch irgendwie Kontakt mit WWE hatte. Die hat einen Vertrag unterschrieben bei WWE. Ja, genau. Also nicht nur Kontakt, sondern die hat wirklich einen Vertrag unterschrieben und da wird wohl eine Namensänderung dann geben und wann die dann zum Einsatz kommt, weiß man nicht. Aber das finde ich auf jeden Fall eigentlich eine gute Entscheidung. Ja. Und zum Beispiel Beth Phoenix gegen Awesome Kong, das könnte eine ziemlich gute Fehde sein. Mhm. So, möchtest du uns noch erzählen, was du momentan so an Buch liest? Ich werde gleich noch, wenn wir fertig sind mit dem Aufnehmen, werde ich noch die letzten 10 Seiten von dem Buch, was ich gerade lese, von Ann Tyler, Verlorene Stunden, lesen. Ein sehr, sehr gutes Buch. Für dich wahrscheinlich nicht so interessant. Da geht es um einen 60-jährigen Lehrer in Amerika, der gerade sozusagen entlassen worden ist und der dann sieht, er weiß nicht so genau, ob er sich jetzt nochmal einen neuen Job sucht oder ob er dann doch in Rente gehen muss. Das ist ja in den USA alles ein bisschen anders organisiert. Der sagt, denkt sich auf jeden Fall, okay, ich muss jetzt alles ein bisschen sparsamer leben, zieht dann um in eine kleinere Wohnung und die erste Nacht, in der er da übernachtet, wird er quasi überfallen und am nächsten Tag wacht er im Krankenhaus auf, kann sich aber an diesen Überfall nicht mehr erinnern und so dieses, sozusagen das ist dann das Ereignis und dann wird drumherum seine Familie eingeführt und seine früheren Frauen und seine Töchter und das ist dann so ein bisschen die Familiengeschichte. Mhm. Ja, ich lese momentan mehreres. Hauptsächlich lese ich Eisige Nähe von Andreas Franz, ein sehr, sehr guter Krimi, da habe ich jetzt irgendwie so etwas über 100 Seiten gelesen. Das lese ich hauptsächlich, da musste ich jetzt noch für die Schule... Ja, aber warte, ist das ein neueres Buch von dem oder ist das ein älteres als Taschenbuch? Es ist gebunden, aber es ist nicht mehr das ganz Neueste, denke ich mal. Soll ich sagen. Hast du es selber gekauft oder hast du es irgendwie Oma hat auch mal eingekauft? Nee, das hatte ich ja zum Geburtstag bekommen. Ah, okay, ach so, ja, okay. Mhm. Die sind halt immer ganz gut, die Krimis von dem Andreas Franz. Kann man nicht viel verkehren. Lesen sich sehr gut, ja. Ja, und dann musste ich jetzt, das habe ich heute Nachmittag noch angefangen, für die Schule das Versprechen von Friedrich Dürrenmatt. Ich dachte, das hättest du schon durch, oder war das Besuch der alten Dame? Nee, ich habe das, der Verdacht habe ich gelesen, bis ich dann erkannt habe, dass ich für die Schule das Versprechen lesen sollte und ich hatte mich dann wohl dummerweise in dem Buch getäuscht. Das heißt, ich habe da jetzt das Vergnügen, noch ein Buch von zu lesen. Aber die sind doch ganz gut. Ja, die sind in Ordnung, abgesehen von einigen sehr langen Dialogen, die teilweise an einigen Stellen etwas kompliziert sind und unnötig. Ja, aber die sind doch auch dünn, die Bücher. Die haben ja immer unter 200 Seiten. Das liest sich schnell, das ist schon richtig. Ja, da werde ich ja noch weiterlesen, mal sehen, dass ich das irgendwie morgen früh oder so durchlese dann auch direkt, damit ich mit dem Franz weitermachen kann. Und dann habe ich mir nämlich noch zu den drei CD-Sendungen, die ich bekommen habe, noch ein Buch bestellt, was hier jetzt auch liegt. Ja, das hatte ich gar nicht erkannt, da dachte ich, das wäre ein Hörbuch, weil das andere... Nee, Hörbücher höre ich nicht hin. Von Arno Strobel, Das Wesen. Ich hatte ja Der Trakt vorher gelesen, das gefiel mir und auch Oma sehr gut. Und da dachte ich, bestelle ich mir da mal das Buch, dann werde ich das danach lesen und dann bekommt Oma das auch direkt. Das gebunden oder Taschenbuch? Ja, die sind immer gebunden von dem. Taschenbuch. Ja. Der Trakt ist, glaube ich, ein relativ dünnes, ne? Normallänge. Ich glaube, so 400 Seiten müssten das sein. Oder das ist dann doch ein anderes, als ich dachte. Das liegt bei Oma. Relativ lang und da ich meinte, ich hatte mal irgendeins in der Hand, das muss dann aber was anderes gewesen sein. Also es liegt bei Oma, aber ich Das meine war für so. den Krimi relativ dünn. Ich meine sogar, dass du mir mal gesagt hast, dass du der Trakt gelesen hast. Ich glaube als E-Book oder so. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich kann mich nicht erinnern. Nee, ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher. Ich lese ja sehr viel. Ich kann sagen, dass ich es mal gelesen habe. Gerade mal auf Libri gucken, ob es das überhaupt als E-Book gibt. Arno Strobel. Und doch mal gucken. Ja, das gibt's als E-Book. Das Wesen gibt's auch als E-Book. Na denn. Ja, im Moment habe ich ja hier ein paar Bücher als Papierbücher, weil ja im März schon wieder Geburtstage sind und da muss ich ja ein bisschen vorlesen, um zu gucken, ob ich welche als Geschenk abgeben kann. Ja. Ansonsten, ja, lese ich halt noch, das ist immer so, John Sinclair nebenbei liegt hier noch, ich habe mir noch so ein Jerry Cotton Taschenbuch bestellt und so weiter und so fort. Ja, das war das. Ja, dann kommt ja jetzt auch bald Schlag den Raab. Ich denke, davor komme ich nicht mehr viel zu lesen. Aber in den Werbepausen und so weiter und vielleicht auch nebenbei so ein bisschen, damit ich das Buch möglichst schnell durch habe und weiter Andreas Franz lesen kann. Ich bin mal gespannt, ob Stefan Raab sich da mit seiner Hand 100%ig erholt hat. Ne, das glaube ich mal so gar nicht. Nee, ich bin da auch skeptisch. Die Pause zwischen der letzten und dieser Sendung, die war ja jetzt nicht so furchtbar lang. Die war sehr kurz, ja. Aber ich bin mal gespannt und mal gucken, wie lang es geht und wie lange ich gucke und ob ich dann morgen weiter gucke. Ja, also ich möchte versuchen, es in einem zu gucken. Alles andere ist eigentlich immer sehr blöd. Und ich weiß, wenn ich es heute nicht ganz gucke, werde ich morgen die Wiederholung wahrscheinlich auch nicht mehr gucken. Das heißt, ich versuche es ganz zu gucken direkt. Das mache ich So. dann schon. Also wenn ich das, wenn mir das zu lang geht, dann gucke ich schon am Ja, also nächsten Tag. Wiederholung ist blöd, da weiß man immer ganz genau, wer dann gewinnt von der Zeit, vom zeitlichen her, das kann man dann abschätzen. Also wenn das jetzt beispielsweise heute bis 3 Uhr morgens geht, das wäre mir dann zu lang, weil ich ja dann morgen wieder pünktlich aufstehen muss, damit ich in die Kirche komme. Ja, das habe ich natürlich nicht. Zum Glück. Ja, kein Konfirmand mehr, also Kirche ist für mich gestrichen. Das wäre ganz gut für dich. Nein, das wäre nicht gut. Ja, wäre schon gut. Nee, da habe ich Besseres zu tun. Das wirst du dann schon noch, wenn du im Alter die Lebensweisheit, so wie ich sie habe, erlangen wirst, dann wirst du das schon noch merken. Nee, das glaube ich nicht so. Das halte ich für sehr. Aber das habe ich in deinem Alter, habe ich das auch gedacht, das kommt dann automatisch. Nee, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja, habe ich damals auch gedacht. Ja. So, Mirko, wolltest du mal zum Schluss kommen, damit ich die letzten 10 Seiten noch schnell lesen kann, bevor Tagesschau losgeht? Ja, ich habe dir übrigens gerade den Link zu den Lyrics von The Decemberists zugesandt. Ja. Ich gehe zwar heute nicht mehr ins Internet, aber das kann ich ja dann morgen mir runterladen. Runterladen nicht. Angucken. Ich hoffe, man kann das auch irgendwie speichern. Man kann den Link speichern, natürlich, ja. So, Mirko, mach mal deine Schlussworte. Meine Schlussworte gibt es gar nicht so. Du hast die Schlussworte. Achso, ich könnte nächste Woche könnte ich dann noch mal was zu der Undertaker Most Deadliest Matches DVD sagen. Ich habe Ja, da bist du ja zu verpflichtet. die ersten beiden DVDs habe ich gesehen, die dritte habe ich jetzt ein bisschen nach hinten geschoben, weil das sind auch Matches, die ich alle schon kenne, weil das fängt irgendwie mit den Matches der Kennedy an. Aber speziell die erste DVD ist natürlich hochinteressant. Ja, das ist auch schön. Ja, da bist du dann verpflichtet dazu, nächste Woche was zu sagen. Und übernächste Woche gibt es dann, glaube ich, auch schon den Royal Rumble-Tipp und in überübernächste Woche das Royal Rumble-Review. Eine News gibt's noch. Oh Gott. Mensch, bevor ich das vergessen hätte. Es gibt eine News über Brock Lesnar. Und zwar, da gab es ja die Gerüchte da mit WrestleMania. Da wurde ja jetzt auch nochmal gesagt, Ja. WrestleMania macht er auf keinen Fall. Nee, der ist jetzt in Aber der Ultimate Fighter Staffel als Trainer. ja, da freue ich mich drauf. Da bin ich ja mal gespannt, wie der sich gegenüber den Kämpfern, die er da trainieren soll, verhalten soll, weil der soll ja ein ziemlicher, der soll ja mit Menschen nichts anfangen können. Der lebt ja irgendwie so in der Einöde, irgendwie ganz draußen im Wald und er will ja am liebsten mit Menschen nichts zu tun haben. Ob er dann die Fighter da zusammenbrüllt und fertig macht oder ob er doch ganz anders und ganz sympathisch ist. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, das dachte ich beim Lesen auch. Also das wäre auch eine Staffel, die mich durchaus interessieren würde, wo ich wohl mal reingucken würde. Na denn, so, dann bist du jetzt dazu verpflichtet, deine Worte zu sagen, damit wir hier Schluss machen können.